In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Hallo, herzlich willkommen zum Dieter-Podcast. Hier ist der Ricky und heute sind mit mir in der Leitung unter anderem aus Hannover der Chris. Hallo Chris. Hallo Ricky. Und aus Grevenbroich respektive Borussia Mönchengladbach der Potscho. Hallo. Hallo. Ja, Leute, die Liga geht in die Schlussphase. Es sind nur noch wenige Spiele zu spielen. Es sind noch 9. Der letzte Spieltag steht an und wir fragen uns natürlich, wie soll das bloß enden? Wer geht runter und wer nicht? Denn es sind ja eigentlich schon alle Entscheidungen getroffen, bis noch auf wenige, die noch nicht getroffen wurden. Zum Beispiel ist es sehr spannend unten, wer direkt absteigt. Chris, Hamburg ja. hat ja die riesige Chance verpasst, gegen Frankfurt zu siegen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was nu? Rico, ich bin froh, dass du mich diese Frage stellst, aber lass mich diese Frage mit einer komplett anderen Antwort beantworten. Als ich gestern neuen Tabak geholt habe im Shisha-Shop, ne, Potsch, das wird auch dich interessieren, da habe ich einen Skandal aufgedeckt. Mhm. Und zwar, kennst du den Tabak, die Tabakmarke True Passion? Nee. Da haben mein Kumpel Dennis und ich uns eine neue Sorte geholt, also wir beide dieselbe, Mandarine. Riecht wirklich original wie Fanta Mandarine. Okay. So. Ich aufgemacht, er aufgemacht. Bei sich und bei mich. Und die Schlotzigkeit im Shisha-Tabak wird ja durch diese Molasse gegeben. Ja, klar. Meiner, herrlich. Ich habe mir erstmal ein bisschen aufs Butterbrot geschmiert und habe erstmal einen Bäckersnack. Ja. Und von Dennis, ne? Da haben die wohl die Molasse vergessen. Da war der ganz trocken, ne? War ganz trocken. Eieiei, kann aber auch ein Luftzieher gewesen sein, ne? Es kann möglicherweise auch ein Luftzieher gewesen sein. Wir hin zum Shisha-Shop haben dieses moniert. Reklamiert sogar, ja. Reklamiert, ja. Hatte aber meinen nicht mit, der ja okay war. Aber seinen, der nicht okay war. So. Und wurde auch anstandslos zurückgenommen. Dieses Produkt kostet ja auch immer in seine 17 Euro, so ein Döschen. Ja. So, pass auf. Und dann war Dennis natürlich, ja, ich möchte sagen, eingeschnappt. Er wollte nicht noch eine davon haben. Ja. Und zwar hat er dann Wonder Boom von 7 Days ausprobiert. Wonder Boom schmeckt nach, jetzt kommt's, Bum Bum Eis. Oh, toll. Ist das was? Das ist toll. Und ab da begann einer der schönsten Unterhaltungen mit mir, Dennis, den beiden Besitzern des Shisha-Shops Langhagens. Die, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man die nachts treffen würde, ich würde mich nicht wundern, wenn ich einen Butterfly im Arsch habe. Ja, also das würde mich nicht wundern. Und dann haben wir, das ist nämlich immer das Witzige, wenn man so kommunikativ ist wie wir beide und nicht immer so ein miesepetriger Typ wie der Ricky, da haben wir vom Bum-Bum-Eis über unsere Kindheit geredet. Eine Stunde lang standen wir da und haben uns im Laden eine Flöte angemacht und haben Wonderboom geraucht und über die Kindheit geredet, unter anderem auch übers Catchen. Aber ist dir mal auf, hat einer von euch schon mal gesehen, dass es im Rewe jetzt auch Bum-Bum-Eis gibt, ohne Stiel, in Kleinformat? Das ist so wie Dinner for Two. Ja, aber das nimmt doch die ganze Sache vom Bum Bum Eis weg, wenn ich keinen Kaugummi-Stiel da dran habe, oder? Wollte ich gerade sagen, wo ist denn da das Kaugummi? Ja, eben. Kaugummi-Gate. Ja. Das ist nur Geldmacherei. Das ist nur Geldmacherei und das ist auch in die falsche Richtung gedacht. Aber Ricky, diese Art und Weise deines Intros und die Art und Weise zu sprechen, erinnerte mich an jemanden. Wen wolltest du damit porträtieren? Gar nicht. Ich wollte einfach unserem Podcast ein bisschen professioneller erscheinen lassen. Naja, aber das klang nicht professionell, sondern eher grenzdebil und ein bisschen... Ja, Potscho, da muss ich dir sofort in die Parade fahren. Ja. Du spinnst wohl. Die Top-Podcasts in den iTunes-Charts, die moderieren alle ihre Folgen so an. So, als ob das so klingen würde, als ob man gerade irgendwo ein kleines Kind auf der Straße anspielt, ob es ein Lolli haben will. Ja, es fehlt dann bei dem einen oder anderen Podcast noch ein schmissiger Spruch, wie zum Beispiel Ficken? Ja, also das sind dann Witze, da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Man merkt es ja gerade. Nee, aber, also da habe ich mir einfach mal von den Besten ein bisschen so eine Anmoderation ausgeborgt. Ich fand das nicht schlecht. Also wenn man hier bei den Idioten von Fumms und Gretsch reinhört, da denkt man ja wirklich, die haben irgendwie, weiß nicht, jeden Tag einen mit dem Hammer auf die Fresse bekommen oder so. Also das habe ich mir da abgeguckt, aber die sind ja immer ganz vorne mit dabei. Deswegen dachte ich, wenn wir das hier mit bei uns in die Sendung reinnehmen, dass wir dann mehr Hörer gewinnen. Darum geht's mir ja. Aber deswegen sind das Menschen, deren Leben sich auch um dieses Podcasting dreht. Die werde ich nicht heute um 18 Uhr in Langenhagen mit dem Bollerwagen und Rotze voll treffen. Die hocken nämlich in ihrem Kämmerlein, fressen Chips und überlegen, was können wir denn jetzt nochmal machen, um den Podcast viraler zu bringen? Das ist nämlich der große Unterschied. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja Stimmfetischist, muss ich hier ganz ehrlich zugeben. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. bei Männern regelt sich dadurch meine Sympathie und bei Frauen natürlich meine Geilheit auf selbige. Und ich muss zum Beispiel als Beispiel mal zu nennen, Miley Cyrus, wenn sie normal spricht, würde ich direkt als Bettfessel und intravenös ernähren und nie mehr weggeben. Oh. Aber zum Beispiel bei dir, Ricky, weiß ich, das ist der Inbegriff einer männlichen Stimme. Ich würde sogar sagen, der Odin unter den Stimmen, die ich kenne. Und dann so anzumoderieren, dann tut mir das richtig weh im Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Stimme nicht mehr höre. Dann lieber kein Erfolg als grenzdebile Anmoderation. Na gut, das musst du wissen. Deswegen habe ich ja noch einen zweiten Podcast gegründet. STR, ja, der VfB Stuttgart Podcast, jetzt in eurem Podcatcher. Im Ernst? Darum gibt es ja bei Twitch auch jetzt den aktiven Podshow. Twitch.tv Podshow 1981, wenn wir jetzt schon so anfangen. Ja. Chris, was machst du so? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich habe jetzt... Bist du völlig out? Ich hab kein neues Projekt in der Pipeline. Aber ja, nee, habe ich nicht. Tschüss. Ja, vielleicht darfst du mal irgendwo mitmachen. Ja, bei Podshow oder bei mir. Du kannst den Chat machen bei mir, wenn du möchtest. Das ist schön. Ja, ich glaube, ich mache mit Manu Thiele wieder was. Ja. Bei jedem Mal CM Punk sagen, was trinken? Das wäre schön. Da würde ich mich darüber freuen. Du glaubst nicht, dass der Thiele mit dir noch sprechen würde, jetzt wo er berühmt ist. Ja, aber ich würde ihn einfach verkloppen. Ja, nee, das würdest du nicht, weil das würdest du nicht auch, das geht ja nicht. Aber der redet doch nicht mehr mit dir. Der redet auch nicht mehr mit uns. Also mich hat er mal angeschrieben. Ja, du bist ja auch eine Koryphäe. Weil ihr ein Match hattet oder was? Wir ein Match hatten auf Twitch. Wie heißt der Kanal? Tinder. Da hatten wir ein Match, wir beide. Gibt es da eigentlich Tinderlohn? Hast du vom VfB Stuttgart die Witze-Challenge angeguckt? Das muss dir doch gefallen haben. Ich hab mir diese Sendung angeguckt, also nicht, hab's ganz nicht durchgehalten, wo du zu Gast warst. Nein. Beim VfB Stuttgart. Die Flachwitz-Challenge meine. Das meine ich. Ich habe doch das Video geschickt. Hast du nicht geguckt? Ja, ging, glaube ich, das Telefon gerade nicht. Jetzt pass auf. Du brauchst es nicht. Eigentlich, doch, man muss es sich eigentlich anschauen, weil es noch lustiger ist, weil beide den Mund voller Wasser haben, aber das braucht es eigentlich gar nicht. Die Witze, die da gerissen werden, die bekomme ich. Wurde das von Jimmy Fallon moderiert? Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der VfB Flachwitz Challenge. Heute mit Gini, Zimbo und mir und jeder Menge schlechter Witze. Chris, das ist was für dich. Ich lese vor, meine beiden Kollegen haben den. Oh. Telefon muss anbleiben, wenn Video läuft. Nochmal. Telefon. Das gibt's doch gar nicht. Das ganze Internet kaputt. Jetzt. Warum kann ein Skelett schlecht lügen? Weil es so leicht zu durchschauen ist. Telefon. Was steht auf dem Herd und ist geheim? Top Secret. Na Chris, das gefällt dir schon, wa? Tatsächlich sind das ja alles Gags, die lesen sie irgendwo ab. Meine Gags sind. Ja, Homecrafted sind die. Ja, die sind vom Chris geschrieben und jetzt geht's weiter. Also, man muss kurz erklären: beide haben den Mund voller Wasser. Wer und ist denn da drin? Wer macht damit? Ginczek und Matthias Zimmermann sitzen sich gegenüber Und ja, die Challenge ist nicht zu lachen, weil in dem Moment, wo du lachst, spuckst du ja den anderen volle Kanne ins Gesicht. Ja, habe ich, glaube ich, vor 20 Jahren bei Jimmy Fallon auch gesehen. Was ist ja. eine Tüte mit Blaulicht? Eine Tatüte? Lach nicht über die Witze, sondern über den anderen. Wer steht im Tor mit Wahnvorstellungen? Paranoia. Das fand ich nicht schlecht. Besonders hinter dem Hintergrund Enke immer sehr schön. Enke? Ja, Paranoia. Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist weg, ist weg vom Fenster. Ja. Das ist so eine Lache, ey. Bist du eigentlich schon fair? Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. Der ist nicht schlecht. Einen haben wir noch. Was ist weiß und fliegt? Die Biene Mayo. Da muss ich sogar lachen. Ich habe gestern meinen Besen verkauft. I don't care. Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mowgli. Das war schon schlimm. So, das war unser Flach. Na Chris, hast du ein paar mitgenommen, oder? Die habe ich mir ja direkt notiert, ja. Wenn ich schreiben könnte, leider bin ich zu dumm zum Schreiben. Das schnelle Handy Aufnahmefunktion gestartet, ne? Aber ich musste wirklich lachen. Also es gibt ja genügend scheiß Social Media Aktionen von diversen Fußballvereinen. Ich sag nur take a knee. Aber das war lustig, muss ich sagen. Haben sie gut gemacht, die Jungs. Der Ginzek und der Matze, Zimbermann. Also Zimmermann habe ich auch noch nie gehört. Die gehen immer zusammen im Urlaub, Zimmermann und Ginzek. Das sind gute Freunde. Und der Jens Kral, der die Witze vorgelesen hat. Das sind Spieler bei euch. Das sind alle Spieler. Der Jens Kral. Der Ginzek kenne ich doch. Ja, Matthias Zimmermann war die komplette Saison verletzt und hat davor eigentlich auch nie groß aufgespielt. Pocho kennt den, weil der hat früher bei Gladbach gespielt. Mhm. Und Jens Kral ist, ich weiß nicht, der 18. Torhüter. Nein, es ist der zweite Torwart, aber wen juckt das schon? Ey, das ist, oh, da muss ich euch mal kurz fragen. Das fällt mir jetzt, wenn wir bei Torwart sind, gerade Chris, ist da eigentlich der richtige Ansprechpartner. Was soll denn das Affentheater eigentlich mit Neuer? Dieses, warum? Ja, da wollte ich auch gerne drüber sprechen. Warum denn Affentheater? Ja, das ist doch wirklich ein Thema, das bewegt doch Fußball Deutschland schon des Längeren. Ja, Moment, ganz kurz. Da muss ich gerade einwerfen. Über was? Ja. Über was diskutieren? Sowohl wir als auch Fußball Deutschland als auch Sky. Das kann ich dir ganz genau sagen. Wir diskutieren über das persönliche Drama von Manuel Neuer. Das macht uns schwächer oder stärker, ob Manuel Neuer mit zur WM kommt. Ter Stegen ist, glaube ich, auch kein Blinder. So, weil ich die ganze Diskussion in der Öffentlichkeit nicht verstehe, ob wir darüber diskutieren, dass A, Manuel Neuer mitfährt zur WM oder B, Manuel Neuer mitfährt zur WM und spielt. Also ich diskutiere, kann ich dir schon mal sagen, darüber, dass Manuel Neuer für mich überhaupt keine Rolle spielt für das Tor jetzt bei der Weltmeisterschaft. Ein Spieler, der überhaupt nicht gespielt hat, de facto eine komplette Saison, und jetzt ein bisschen Vorbereitung mitmachen kann. Und warum soll ich den denn mitnehmen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, wir diskutieren darüber, dass wir Manuel Neuer mitnehmen zur WM. Aber ich glaube, dass Ter Stegen der Torwart sein wird. Und warum sagt das keiner? Das weiß ich nicht. Und warum willst du den mitnehmen? Ich verstehe es auch nicht. Warum denn nicht? Ich glaube, Manuel Neuer ist ein besserer Backup als Ritter Torwart, als Bernhard Leno. Also es gab noch nie eine WM, wo wir einen dritten Torwart gebraucht hätten. Da fängt es ja schon mal an. Ja, nun. Aber ich glaube, dass wirklich die Wahrnehmung der Gesellschaft, und vielleicht ist das auch eine gute Frage den Leuten, die uns hier zuhören und die jetzt noch dabei sind am Anfang nach dieser unglaublich tollen Witze-Challenge, diskutieren wir darüber, dass Manuel Neuer mitfährt oder dass Manuel Neuer mitfährt und spielt? Weil ich glaube, Manuel Neuer, wenn ich solche Interviews und auch vom Selbstverständnis von Manuel Neuer und so weiter, gehe ich davon aus, dass Manuel Neuer denkt, wenn er mitfährt, spielt er auch. Aber das wäre doch auch dein Selbstverständnis als 100 Millionen Torhüter des Jahrhunderts. Natürlich, ich habe das doch nicht in Kritik gestellt oder sowas mit meiner Aussage. Ich will einfach nur mal wissen, wie die Leute darüber oder wie überhaupt die Allgemeinheit das aufnimmt. Weil ich habe langsam das Gefühl, dass darüber keiner nachdenkt. Ter Stegen spielt die Saison seines Lebens. Der wird von vielen Stellen als momentan bester Torwart der Welt bezeichnet. Warum soll man den nicht spielen lassen, wenn der andere die ganze Zeit verletzt ist? Klar, wenn Neuer normal gespielt hätte und so weiter, ist Neuer die Nummer 1, Punkt. Ja. Aber so spielt Neuer keine Rolle. Auch nicht als dritter Torwart. Absolut nicht, weil er nicht gespielt hat. Er hat halt einfach nicht trainiert und nicht gespielt. Und deswegen, also reden wir da über die Fairness gegenüber den anderen Keepern? Nee, über die Qualität, die nachgewiesen wurde in den letzten 10 Monaten. Und da kann er halt leider Gottes nichts dazu beitragen, weil er halt verletzt war. So, jetzt wenn wir darüber reden würden, dass wir keinen geeigneten Torwart hätten, ja, also wie zum Beispiel, du hast gesagt, Bernhard Leno und wie heißt der andere nochmal? Marc-André Ter Stegen. Mir aus, der Kevin Trapp, den erwähne ich gar nicht, weil der hat aus meiner Sicht auch zu wenig gespielt, aber es gibt ja dann auch noch weitere Optionen. Sei es Ulreich, ja, den ich jetzt auch natürlich als 1A-Lösung ansehen würde, aber eigentlich ist die Entscheidung gefallen, wer im Tor steht. Also für mich muss ich dazu sagen. Nämlich sollte nicht noch was dazwischen kommen, ja. So, der steht für mich ganz klar im Kasten. Und dann rede ich über eine Nummer 2, die reinkommt und da ist es nicht so unwahrscheinlich, dass sowas passieren kann, dass du mal einen Torhüter wechseln musst, also den zweiten. Da will ich aber dann auch einen Torwart drinnen stehen haben, der seine Tauglichkeit nachgewiesen hat in den letzten Monaten. Nicht, dass ich in das Problem laufe, dass du jetzt den Neuer da zum Beispiel als Ersatztorwart aufstellst, der kommt rein, verletzt sich auch und dann musst du auf einmal auf die Nummer 3 zurückgreifen. Deswegen, Neuer würde ich nur mitnehmen, wenn er auch die Nummer 1 ist. Ansonsten blockiert er für mich da Stellfläche. Da sollen andere dann mit. Von mir aus auch noch ein ganz junger Torhüter, der bislang noch gar nicht so sehr auf dem Zettel stand, also als Nummer 3. Weil ich sehe es halt immer so, der dritte Torhüter ist eigentlich der Torhüter, den du mitnimmst, um ihn so langsam an dieses ganze Nationalmannschaftsthema heranzuführen. Also ein jüngerer Torhüter, der ja vielleicht in 4, 5, 6 Jahren mal die Nummer 1 sein könnte in Deutschland. So würde ich es machen. Der Karius von mir aus. Ja, auch wenn der auch nicht gut gehalten hat. Wir diskutieren doch jetzt nicht darüber, dass der Torhüter Weltklasse haben muss, der als dritter Torhüter mitfährt. Ist doch scheißegal. Sind wir doch mal ehrlich. Also ich verstehe. Ja, aber das ist natürlich nicht dumm, dass du da den dritten Torwart mitnimmst, der da so ein bisschen dieses Big-Time-Feeling mitschnuppert und vielleicht auch noch ein bisschen geiler gemacht wird. Aber mir fällt da auch gar keiner ein. Ja. Also für mich müssen mitkommen Ter Stegen, Ulle, und Punkt, Punkt, Punkt. Oder ist das Quatsch? Ter Stegen, Ulreich würde ich für mich sagen, nein. Also, warum denn nicht? Weil er einen Fehler gemacht hat in einer Saison? Nee, weil er aus meiner Sicht auch ein bisschen zu sehr gehypt wird, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, das ist halt, wird halt so getan, als ob Ulreich hier eine Saison spielt, die sonst vorher noch kein anderer geschafft hätte. Aber man darf halt auch nicht vergessen, er hält das, was er halten muss. Hier und da hält er mal ein paar Unhaltbare, aber das kriegen genügend andere auch hin. Dazu kommt, dass Sven Ulreich natürlich auch noch eine sehr gute Abwehr vor sich stehen hat. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es da noch ein paar andere Torhüter, die zum Beispiel auch häufiger zu Null gespielt haben als er. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, Ron-Robert Zieler, der hat 12-mal zu Null gespielt mit einer Mannschaft wie dem VfB Stuttgart. Das ist schon eine Qualität. Und er hat natürlich dann auch schon mal in der Nationalmannschaft eine Visitenkarte hinterlassen. Aber es wäre jetzt für mich jetzt, sage ich auch, es ist völlig Latte, ob der mitfährt oder nicht. Weil ich bin der Meinung, die Torwartposition ist gut besetzt mit Ter Stegen und alles, was dahinter kommt, befindet sich auf einem ähnlichen Niveau. So würde ich es zusammenfassen. Also da ist jetzt niemand, der absolut abfällt und auf der anderen Seite auch niemand, der besonders heraussticht. Der Ulreich ist okay. Eigentlich ist es mir egal. So, ob Ulreich mitfährt, Zieler, Trapp, ist mir alles egal. Ter Stegen ist für mich die wichtige Personalie und wenn der fit bleibt, sind alle, die danach rücken würden, ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Und natürlich kann es mal sein, dass im Ulreich einer reinrutscht, dem Zieler ist auch schon mal einer versprungen, Trapp macht seine Fehler, Karius hat Böcke drin. Ter Stegen natürlich auch, ich erinnere nur diesen Elfmeter, glaube ich, gegen, was war das, Sevilla oder so. Stimmt, Ter Stegen hat auch schon, ja und da bin ich übrigens voll bei dir. Oder Das ist so, es gibt auch keinen Torhüter, der nicht mal so einen Klops drin hat, da fällt es nur dann halt signifikant auf. Ne? Ich erinnere nur, also ich habe jetzt gerade das DFB-Pokalfinale aus Italien gesehen, Juve gegen Mailand. Und der Donnarumma, ne, der das größte Torwarttalent, glaube ich, des Universums sein soll, war maximal blind, halt, hat sich die Dinger selbst reingelegt. Also es ist halt so, dass du da nicht eine absolut weiße Weste haben kannst. Also das zum einen. Nee, aber ihr versteht aber doch beide die Stoßrichtung meiner Frage von eben, oder? Dass da wirklich nicht drüber gesprochen wird. Dass nicht gesagt wird, Ter Stegen ist Nummer 1 und Manuel Neuer fährt mit, wenn als Nummer 2. Das wird nur irgendwo dargestellt. Es wird, was, aber das weiß doch jeder. Es ist ja nicht so, dass sich das keiner denken kann. Nein, ich glaube nicht, dass das jeder... Genau das ist das Problem, Ricky. Ich glaube nicht, dass das jeder weiß, inklusive den Verantwortlichen, inklusive... Nee, das glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, hinter den Kulissen ist das schon ganz klar kommuniziert, was da abgeht. Also da bin ich mir relativ sicher. Ja, aber was soll denn dann sicher? Das ganze Affentheater mit Äußerungen von Heinkes, mit Äußerungen von Neuer in einem Interview, wenn man ihn fragt, ja, fahren Sie mit zur WM? Ja, das kann ich Ihnen jetzt doch nicht sagen. Na, weil das vielleicht wirklich nicht sagen kann. Vielleicht ist genau das doch, die Absprache. Genau das. Dann ist es aber doch dann genau die Frage, die beantwortet werden muss aus meiner Stelle. Welche Funktion soll Neuer spielen? Na, wenn er mitfährt. Ich glaube, der geht davon aus, dass er spielt. Nein, das glaube ich nicht. Du nimmst doch nicht einen Spieler mit, der seit September nicht mehr am Tor stand. Weil es Manuel Neuer ist. Ja, ja, und gerade dafür ist Jogi Löw auch bekannt, dass er so ein paar romantische Entscheidungen trifft. Ich finde, die ich nachvollziehen kann, zum Beispiel auf der Außenbahn, von mir aus auch im Mittelfeld oder so, aber auf so einer wichtigen Position wie im Tor, da nimmst du doch nicht einen Spieler mit, der überhaupt noch gar nicht nachgewiesen hat, dass er überhaupt, weißt du, momentan das Level hat. Die Frage ist doch auch, die wir uns stellen müssen, die wir sicherlich auch gar nicht beantworten können so richtig. Kann Manuel Neuer, der wird nicht spielen, bin ich mir sicher. Wenn er mitkommt, kann der Mannschaft einen Mehrwert geben. Wisst ihr, was ich meine? Das kann der er sagen, bestimmt. Mensch, der ist Captain. Ja, ich das glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, dass der mal sagen kann, Mensch, Mesut, spiel doch ausnahmsweise auch mal gut. Da wäre ich zum Beispiel gar nicht so böse gewesen, wenn die Rückenverletzung schlimmer gewesen wäre, als es zunächst war. Mesut. Ey, da verstehe ich. Also Mesut Özil, bei jeder WM nimmt der einen Platz weg von irgendjemandem und dann zeigt er wieder keine Leistung. Ich verstehe es. Ich habe von Mesut Özil gefühlt vielleicht 4 gute Länderspiele gesehen. Ansonsten kackt der regelmäßig ab. Regelmäßig. Von mir aus ist der in England irgendwie der Shit schlechthin und bereitet Tore vor am laufenden Band. Aber offensichtlich wird er in der Nationalmannschaft nicht so eingesetzt, dass er seine Stärken voll entfalten kann. Weil mir ist es nicht aufgefallen. Ich glaube nicht, wenn du jetzt sagst, dass er so eingesetzt wird, dass er seine Stärken nicht ausspielen kann. Ich glaube nicht, dass es an Jogi Löw liegt. Ich glaube natürlich, ja, alle wissen, dass ich Jogi Löw hasse, wie sonst sowas. Aber ich glaube, wenn du wirklich... Also wenn ich da bei The Zone diese Zusammenfassung von Arsenal sehe, macht er wirklich geniale Sachen. Und ich glaube, wenn du scheinbar so ein genialer Typ bist, dann kannst du das auch mal einfach abrufen. Kannst du das auch einfach mal abrufen in der Nationalmannschaft. Das liegt nicht unbedingt an seiner Position oder an der Art und Weise, wie er eingesetzt wird. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist eine Kopfsache. Das ist eine Kopfsache, scheinbar. Scheinbar. Das ist etwas, was mir wirklich seit Jahren im Endeffekt schon auf den Sack geht, dass man immer darauf wartet, dass so ein Özil mal explodiert in der Nationalmannschaft. Es genau. Gibt, wie gesagt, aber das machen wir doch schon seit fast 10 Jahren. Ja, genau. Und deswegen nervt es mich ja so sehr. Also das ist für mich fast, also du kannst ihn natürlich nicht draußen lassen. Das sehe ich auch so. Wenn du ihn mitnimmst, dann spielt der halt, weil der in der Premier League regelmäßig seine Qualität nachweist. Aber wir hatten das, glaube ich, bei der EM, die habe ich leider nicht aufmerksam genug verfolgt, aber trotzdem, da gab es ja auch dieses Schweinsteiger-Ding, dass Löw einfach zu lange an Schweinsteiger festgehalten hat, also auch aus so romantischen Gründen letzten Endes. Und ich habe manchmal fast schon das Gefühl, dass das jetzt bei Özil natürlich noch auf einem anderen Niveau, weil Özil sich momentan schon noch in einer gewissen Klasse befindet, aber es entwickelt sich in eine ähnliche Richtung, habe ich manchmal das Gefühl. Ich weiß auch nicht, also ich bin da mehr als unzufrieden, wie das mit Özil in den letzten Jahren lief und hoffe einfach vor jedem Turnier, dass er endlich mal voll abliefert und das zeigen kann, was er auch regelmäßig in der Premier League zeigt. Aber ich habe auch wenig Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Özil jetzt der Spieler der WM werden könnte. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass Reus fit bleibt. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie Özil da unglaublich explodieren wird, beziehungsweise ich sehe das genauso wie du, dass er viel zu wenig Leistung in der Nationalmannschaft bringt. Sogar diesen ominösen Platz im Mittelfeld sicher, den könnte man sicher auch andersweitig vergeben. Aber man weiß... Das ist jetzt die Frage, genau. Die man sich stellt. Wer ist denn der Ersatz? Jetzt sagen wir mal, Özil fährt ja mit, ist ja klar. So, jetzt gehen wir mal davon aus, er spielt nicht aus irgendwelchen Gründen. Verletzt, Löw hat sich umentschieden, weiß der Kuckuck. Wer ersetzt Özil in seiner Rolle? Ich glaube, dass wenn sich so für Löw ein Schlüsselspieler wie Özil verletzt, dass er die ganze Taktik und so weiter so umstellt, dass du gar nicht da einen Ersatzspieler für Özil brauchst. Ja, wie sieht das aus? Also wie gesagt, wir können es ja mal wieder durchgehen. Wir haben es ja vor ein paar Wochen schon getan. Du hast ja das Thema Abwehr, da ist ja eigentlich alles geregelt, wer da wo spielt. Außer ja. Boateng wird nicht fit, aber jetzt gehen wir davon aus, Boateng, Hummels, die stehen in der Abwehr, das Ding ist durch. Apropos Boateng, ganz kurz, habt ihr diese Interviews bei der Trikotspräsentation gesehen? Ich dachte, du meinst die Jacke. Nee, Jacke, ach. Titanjacke, als er nach dem Spiel. Aber was soll denn das, wenn man dann so eine Hipsterbrille trägt wie Boateng, ja, so auf 50er, 60er Jahre gemacht. Die designt ja. Er selber. Ach ja, gut, kann ja sein. Aber warum hat man dann an beiden Seiten ein Hals-Tattoo? Also... Das ist ein anachronistischer Stilbruch. Du bist ja gar nicht, du bist doch gar kein Fashion Victim. Aber wirklich, Pocho, du musst ja noch mal mit der heutigen Jugend so ein bisschen auseinandersetzen. Da sitzt du da in deinem Grevenbrot. Ich glaube, dass ich mich mit der heutigen Jugend fast mehr auseinandersetze als ihr. Aber das merke ich schon. Da sitzt du da in Grevenbrot und regt sich darüber auf, dass schwarze Tattoos haben. Also du wirst ja immer rassistischer. Raus mit dir! Ich habe doch überhaupt nichts über Pocho, die maximale Pigmentierung dieses Spielers gesprochen. Wenn sich jemand mit der aktuellen Jugend auseinandersetzt, dann ist es der einzige von uns drei, der für 120 Kinder jeden Tag kocht. Pocho, das ist was anderes als Jugend. Und haben die auch schon Tattoos? Haben die auch schon Tattoos? Oder? Ja, auf Wasserklebetattoos. Ja, habe ich nämlich auch schon gekriegt. Von der Emily am Dienstag habe ich auch eins gekriegt. Na, die Zeiten sind bei mir vorbei. Früher war das bei mir auch mal so, dass ich das ein oder andere Wassertattoo bekommen habe. Ihr sitzt da, wisst ihr, in euren Räumen. Und ich sage einfach ja. Ich sage ja zur Menschlichkeit und ja zur Empathie. So, jetzt waren wir gerade dabei. Da kann ich auch schon mal meinen Dieter der Woche vorwegnehmen. Mein Dieter der Woche geht an die Menschlichkeit. Ich will jetzt mal den Fall Özil ist nicht dabei durchspielen. Also Abwehr ist ja klar. Braucht man nicht nochmal aufschlüsseln, das Thema ist geregelt. Ich denke mal... Ja, warte, wieso? Hinten links, wer spielt denn da? Jonas oder was? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Jonas, der ist so süß. Also die andere Alternative ist Plattenhardt. Ja, hör doch auf. Dann nehme ich Jonas Hector. Der Wichser da von Augsburg? Und Janschke. Der nimmt den Marius Wolf nicht mit, ne. Marius Wolf, sage ich schon, Quatsch. Marius Wolf, nein, das ist der von Frankfurt. Sohn von Toni Marshall oder wie der heißt. Ja, genau, der jetzt am Wochenende getroffen hat. Mann, ich komme auch nicht auf den Namen. Wie heißt denn der? Pocho jetzt? Obda Pocho? Nee, nichts Obda Pocho. Manuel Max. Gräfe. Max. Martin Max nimmt er nicht mit, nee. So, dann hast du das Thema Mittelfeld. Und da wird es jetzt interessant, wenn Özil nicht spielt, im Sturm steht Werner. So, da bin ich mir relativ sicher. So, jetzt hast du also noch 5 Positionen im Mittelfeld. Groß ist gesetzt, denke ich mal. Ja. Müller ist dabei, denke ich mal. Wenn Reus fit ist, spielt er auch von Anfang an. Was spielen wir denn? Doppel-6 oder wie? Das ist jetzt die Frage. Ich denke, das kommt natürlich schon drauf an, wenn Özil fit ist, glaube ich nicht. Dann ist es eher so eine Achternummer, oder? Die dann da durchgezogen wird. Ich muss mir das mal kurz aufmalen. Also Müller und Groß sind auf jeden Fall gesetzt, würde ich sagen. Jetzt habe ich das. Müller und Groß sind gesetzt. Die Frage ist, ob Samuel Khedira die Doppel-6 bekleidet. Da mache ich ein Fragezeichen dahinter bei Khedira. Eigentlich muss er ja fast schon spielen, weil er stellvertretender Kapitän ist inzwischen und so. Also. Ist er eigentlich, oder ist er sogar richtiger Kapitän? Nee. Richtiger Kapitän, wer ist denn das eigentlich? Khedira, das ist Manuel Neuer und danach Thomas Müller. Und dann kommt Khedira. Denke. Also, Khedira machen wir mit Fragezeichen. Aber was ist mit Reus? Warum, wenn Reus mitkommt und fit ist, spielt er von Anfang an? Reus muss spielen. Das ist der wirkliche Game Changer. Der hat am Wochenende, oder? Hat er ein Tor gemacht? Ja, oder? Nee, ja. Die haben 2-1 gespielt und das Anschlusstreffer-Dingsbums hat der von Freiburg, der gekommen ist. Auf jeden Fall hat der irgendwann in der Karriere mal ein Tor gemacht. Der hat mal ein Tor geschossen, das war so schön und deswegen würde ich den mitnehmen. Ja, ich würde Reus auch von Anfang an bringen. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn sich Löw denkt, ja, den bringen wir dann ab der 60. Minute, dann bringt er nochmal richtig Dampf rein, gerade in Spielen, die vielleicht eng sind oder so. Aber ich würde ihn auch von Anfang an bringen, wenn er fit ist. So, dann haben wir schon 3 Positionen vergeben. Jetzt bleiben noch 2. Ich bin mir nicht, schreibe mir das hier gerade auf. Das ist halt mega Luxus, ne? Ich glaube, Leroy Sané, wie Jogi Löw sagt, und Mirko Reus, die spielen ja beides linkes offensiv, ne? Sané kann auch rechts spielen. Er hat auf Schalke auch schon rechts gespielt, ja. Ja, Alter, Reus links, Sané rechts, ist glaub das nicht geil? Ich glaube nicht, dass der Sané von Anfang an bringt, weil Sané einfach nicht delivered hat im Spiel gegen Brasilien. Ja, aber man kann ja fast schon eine Parallele zu Mesut Özil ziehen. Der spielt in der Liga, ja, ja. Der spielt ja alles an die Wand. Alles, alles und jeden. Und dann Nationalmannschaft, ja. Da kommt relativ wenig. Man kann es fast schon da so eine kleine Parallele ziehen, finde ich schon. Ja, er hat natürlich noch nicht so viele Minuten für die Nationalmannschaft absolviert. Dementsprechend haben wir noch größere Hoffnung bei Sahne. Blutjung. Aber Özil ist schon, da weiß man im Endeffekt, selbst wenn er mal ein gutes Spiel hat, geht man eigentlich davon aus, dass das darauffolgende gleich wieder schlecht ist. Also Özil rechts oder wie? Nee, wir wollen das mal durchspielen, wenn er nicht dabei wäre. Wenn, ja. Also das wäre mein Ansatz, dass ich einfach mal, sonst ist es ja klar, Özil ist dann dabei, dann hast du schon 4 Positionen. Wo denn, auf der 10 oder Müller? Dann, Müller rechts wahrscheinlich, ne? Ja, eher rechts, oder? Ja. Müller ist für mich, hast du ja auch gesehen in München, das ist, der braucht diese Flexibilität, dass er mehr oder weniger da zwischen Mitte und Außen immer hin und her springt, Sturm. Ich sag jetzt mal, hab ich gelernt bei Fums und Bums. Der braucht eine gewisse Dynamik zwischen den Boxen und das ist mir auch relativ wichtig, wenn du hoch stehst und situativ einfach verteidigst, weißt du? Nee. Weiß ich nicht. Aber wer spielt denn noch? Also dann sind wir bei Khedira, Pocho. Ist für dich gesetzt, oder was? Der Pocho ist niedergeschlagen, merk es. Nee, nicht niedergeschlagen, aber weißt du, diese Diskussion darüber zu reden, wer da im Mittelfeld spielt, es wird genauso sein wie immer. Darum sage ich auch, bei Khedira kein Fragezeichen, Khedira wird spielen. Ich glaube es auch. Ich glaube auch, Doppel-6 wird groß um Khedira sein. Mhm. Ja. Aber jetzt die Frage, ich schmeiße einfach mal in den Raum. Gündogan, echt auf der Bank? Gündogan. Das ist nämlich genau das Ding, aber der hat ja auch nicht abgeliefert gegen Brasilien. Das ist ja das, wenn der jetzt da die Sterne vom Himmel gespielt hätte, dann hätten wir eine Diskussion, glaube ich. Aber so weißt du halt, was du bekommst von Khedira und Kroos. Ja, das ist hohes Niveau und sehr solide und unter Umständen auch ein bisschen Torgefahr. Und bei Gündogan kann es halt auch sein, dass du dir denkst nach 45 Minuten, meine Fresse. Also das ist halt das Problem, was der Spieler für mich hat. Obwohl er in der Premier League absolut nachgewiesen hat, dass er ein phänomenaler eigentlich Achter ist. Für mich ist halt seine Position so. Das wäre aber dann das Problem. Toni Kroos ist für mich auch mehr ein Achter als ein Sechser. Und dann hättest du mit Kroos und Gündogan, vielleicht kannibalisieren die sich auf dem Platz. Also ich glaube, es ist schon besser, wenn du mit Khedira hinten auf der 6 das relativ konservativ spielst. Und der hat ja auch gezeigt, der hat jetzt wieder den DFB-Pokal in Italien geholt. Und Meister ist er ja zum 99. Mal. Also ist er ja auch Stammspieler, also mach das. Komm. Ich meine, unterm Strich ist Khedira vielleicht sogar noch flexibler, weil er kann ja auch die 8 spielen. Also er kann Sechser und Achter auf einem soliden Niveau spielen, auf einem guten Niveau. Und bei Gündogan kann er die 14 bekleiden. Genau, eigentlich kann er das so eine Doppelrolle machen. Khedira ist ein klassischer 14er. Bei Gündogan habe ich irgendwie so das Gefühl, dass der wirklich, wenn er dann eine klassische 6 geben muss, dann ist er eher so gehobene Mittelklasse oder von mir aus gut, aber nicht Weltklasse. So, und vielleicht ist dann Khedira die bessere Lösung. So, dann hast du also die Doppelgeschichte mit Khedira und Kroos, rechts Müller, links Reus oder Sahne. Reus und Sahne. Und jetzt, wer spielt dann in der Mitte? Wenn Özil nicht dabei wäre. Wer spielt hinter Timo Werner? Wenn Müller rechts spielt. Oder du spielst dann mit Gündogan, aber das ist dann ein bisschen defensiv, oder? Ich glaube auch. Da muss schon noch irgendwie so ein Schmank. Haben wir überhaupt alle Nationalspieler schon mit dabei oder fehlen uns irgendwie welche, die wir versehentlich vergessen haben? Also mir fällt nämlich kein Unterschiedsspieler so direkt ein, den ich da jetzt für Özil bringen würde. Weil wenn ich immer mecker über Özil, müsste ich ja auch eine Alternative bieten. Aber wen? Nee, warum? Na, es fehlt jetzt ein Spieler. Ich finde genau, dass dieses birkenstöckige, fair konservative Gelaber, das geht mir sowieso auf den Sack. Wir können ja auch sagen, dass der und der scheiße Fußball spielt. Wir müssen es ihnen nicht den Gegenbeweis liefern, dass wir besser spielen können. Ich finde, man kann ruhig Sachen kritisieren und es selbst nicht besser machen können. Ja, aber wer würde jetzt dir einfallen? Gib mal das aus, Özil ist nicht dabei. Geht's auf DFB? DFB. Ich google auch schon die ganze Zeit. Ich finde hier irgendwo keine Nationalmannschaft. Das gibt's ja gar nicht. Wo du gerade gesagt hast, das wäre ein bisschen zu konservativ. Da wollte ich irgendwas mit dem Golf sagen, weil ich bin am Samstag Arteon gefahren. Boah. Und schön? Ja, kann man, also grundsätzlich würde ich sagen, kannst du zugreifen. Ja, das glaube ich. Stindl ist verletzt, das wäre vielleicht eine Option. Stindl. Draxler haben wir vergessen, da kommt er. Aber der da ist natürlich kein klassischer Zehner. Aber kann das auch spielen, aber weiß nicht, Draxler fehlt mir auch noch so ein bisschen der Leistungsnachweis. Das sind immer Spieler, da wird so getan, als hätten die herausragende Qualitäten, aber in den Spielen, die, sag ich mal, von vielen Leuten dann angeschaut werden, fallen diese Spieler absolut nicht auf. Ich krieg immer nur mit, hier, da hast du das Spiel gesehen, gegen, dann kommt irgendein Name von einem Verein, den ich noch nie gehört habe, der aber in der französischen ersten Liga spielt, ja, wo man sich denkt, okay, ich gucke schon ab und zu auf die Tabelle, warum ist mir der Verein noch nie aufgefallen? Und dann heißt es, da hat er 3 Tore vorbereitet und 1 von der Mittellinie erzielt. So, ich weiß, das ist ein Name, der kommt bei euch nicht ganz so gut an. Was haltet ihr von Julian Brandt? Ich finde ihn herausragend, aber als Zehner auch wieder nicht so. Aber ich weiß nicht, ob du kannst auch mit Reus im WM spielen muss. Du kannst auch Reus auf die 10 setzen und Julian Brandt auf links. Da nimmst du natürlich das Tempo so ein bisschen von, also das ist halt eine Riesenqualität von Reus, dass er diese unheimliche Dynamik, du kannst das machen, ja, aber ich finde den halt so auf der linken Seite ist das ist halt so unfassbar geil, was der da abzieht und dann natürlich auch mit der Torgefahr. Ja, wahrscheinlich. Draxler, kann der auf der 10 spielen? Ja, ne? Ja, kann, aber ist halt auch wieder. Man muss nicht. Aber du hast schon ein gewisses Problem da in der Mitte, im Offensivbereich, wenn Özil nicht spielt. Du kommst dann zu so Leuten wie Gündogan und von mir aus noch Koretzka, aber das sind natürlich alles nicht so Offensivspieler wie Özil. Also man merkt dann, bei aller Kritik an Mesut Özil, er ist fast schon, oder du spielst dann mit 2 Stürmern. Er ist alternativlos, meinst du? Das wäre nämlich auch nicht so dumm, wenn du praktisch den Werner, weil der ja auch über außen kommen kann, viel Tempo hat. Du hast ja nicht mal 1 Stürmer. Ja, du hast Werner, der würde dann stürmen und dann halt noch so ein Wagner oder so ein Gomez, der den Paulsen dann macht von Deutschland sozusagen. So wie in Leipzig dann Paulsen, der oder manchmal Paulsen, der Mitspieler ist von Werner, den er auch füttert mit Vorlagen. So könnte dann Wagner zum Beispiel Rolle den machen. Werner als hängende 9 einsetzen und den Wagner vorne rein. Das Wagner ist gar nicht vorne rein und Werner einfach so, sag mal, schalten und walten lassen, so ein Stück weit. Also nicht als klassischen Zehner, sondern wie gesagt schon so hängende Spitze, finde ich, ist auch wieder ein falscher Begriff, weil Werner ist ja nicht eine klassische hängende Spitze in Leipzig, sondern er ist mehr so hängende Spitze ist auch so ein bisschen 1999. Ja, aber ist mir lieber als Zentrifugal-Offensivspieler oder was es da für Begriffe gibt. Ja. Also ausprobieren würde ich das mal. Nicht jetzt unbedingt im WM-Finale, aber vielleicht in irgendeinem Vorbereitungsspiel einfach mal, weil du musst ja diesen Fall der Fälle trotzdem mal in Erwägung ziehen. Ne? Özil ist nicht dabei. Und dann hast du plötzlich wirklich das Problem, wer ist die Offensivkraft in der Mitte? Und da sind aber nicht allzu viele. Aber nimmst du wirklich so viel Dynamik, wenn du Draxler auf den linken Flügel setzt und Reus in die Zentrale? Wahrscheinlich nicht. Du hast da wahrscheinlich schon recht, dass das trotzdem funktionieren kann. Aber ich finde halt, dass Reus seine Qualität definitiv über diese linke Seite am besten entfalten kann. Das kann super funktionieren in der Mitte. Aber da musst du halt auch geile Pässe und so spielen. Also da reicht natürlich nicht nur dynamisch und trickreich zu dribbeln und so, sondern der kann natürlich bestimmt auch einen guten Ball spielen, gar keine Frage. Aber so richtig wohl ist mir bei dem Gedanken nicht. Und ich glaube, dass dieses mit 2 Stürmern zu spielen aus dem Grund auch nicht so dumm ist, weil du natürlich dann nochmal 2 Abwehrspieler beschäftigst und dann über außen nochmal vielleicht noch einen zusätzlichen Druck erzeugen kannst. Weil auf einmal hast du ja fast alle Abwehrspieler beschäftigt, deines Gegners. Ja, weil es auch so sein wird, dass 95% der Gegner, die wir in diesem Turnier bekommen werden, sich hinten reinstellen werden. Ja, und da ist natürlich auch Sandro Wagner fast schon prädestiniert dafür, weil der ja es ja aus dem Verein kennt. Weil gegen Bayern spielen 100% aller Gegner sehr defensiv. Und er kennt es, er weiß, wie es geht. Ich werfe da trotzdem auch noch einen Mario Gomez, ohne die VfB Stuttgart-Brille jetzt aufzuziehen, mit rein, der auch jemand ist, der halt nicht viele Chancen braucht, um seine Kisten zu machen. Das ist ja auch eine Qualität, die du dann brauchst, wenn du eben gegen Mannschaften spielst, die hinten wirklich dicht halten und vielleicht sogar noch gut gegen den Ball arbeiten und du einfach nicht viele Chancen bekommst. Das siehst du ja, ich als VfB-Fan sehe das gerade jede Woche. Ja? Im Endeffekt haben wir keine Chancen und dann nutzen wir die 2, die da irgendwie mal vorne rein hüppeln und der Gegner beißt sich absolut die Zähne aus. Das ist. Aber den Gomez kannst du schon mitnehmen, absolut. Ich würde beide mitnehmen, auch spielen lassen. Wagner und Gomez würde ich mitnehmen, fertig. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Auch eine der großen Qualitäten von Wagner ist, dass er auch gute Pizzen macht. Also das ist natürlich auch für die Moral. Ist das so? Das ist für die Moral, ist das der Mannschaft auch wichtig. Hast du da eine Quelle? Wagner Steinhofen-Pizza. Wie ist denn eigentlich der Stand bei Boateng? Ist das Ding safe, dass er bei der WM dabei sein kann? Oder ist das, geht das gerade so vielleicht gut? Du hast ja auch gesehen, wie er da nach dem Realspiel da, der war ja ganz normal. Also ich bin mir sehr sicher, dass er dabei sein wird. Übrigens, wo wir das nochmal ansprechen, als dieser eine Typ bei Sky Manuel Neuer bei der Trikotpräsentation gefragt hat, ob Manuel Neuer der Meinung ist, ob er 100% dabei sein wird, warum sagt Manuel Neuer nicht einfach, niemand kann sich zu 100% sicher sein, selbst wenn ich alle 34 Spiele gemacht hätte, liegt es immer noch am Trainer, wen er mitnimmt. Warum sagt er auch, das einfach so? Auch nicht, dass man weiß, ob man an dem Tag noch lebt, theoretisch, wenn man es ganz metaphysisch betrachten will. Ne? Jetzt wird es aber mir schon im Grunde genommen zu deep. Selbst Werner hat das ja bei Wontora so ausgedrückt. Der hat ja auch gesagt, als er so gefragt wurde, ja, WM und so, und er gesagt, ja, er hofft und geht davon aus, dass er mitgenommen wird, aber er hat sich ja auch nie so richtig dazu geäußert, dass er definitiv dabei ist, obwohl, ich meine, von allen Stürmern, die zur Wahl stehen, ist er wohl derjenige, der sich da relativ sicher den Zeitraum frei halten kann bei der WM, weil er dabei ist. Ich habe das ja so leicht provokant, süffisant gesagt, als sich Lars Stindl verletzt hat, dass Jogi Löw sich wahrscheinlich denkt, ein Problem weniger, bei dem ich absagen muss oder so. Aber so umso mehr man nachdenkt, kann, glaube ich, so ein Lars Stindl, der hätte, glaube ich, dem Kader ganz gut getan. In Topform bin ich definitiv, aber die gezeigte Leistung zuletzt oder in der Rückrunde vor allem, Poccio, da kannst du vielleicht was dazu sagen, das war jetzt nicht mehr der Lars Stindl, den wir aus den letzten Jahren kannten, oder? Ganz ein Lars Stindl da, brauchst ja nicht einen Lars Stindl explizit, sondern die Rückrunde von Gladbach war schlecht. Und das ist natürlich dann auch für einen Schlüsselspieler wie Lars Stindl in der Mannschaft unglaublich schwer, da dann zu glänzen. Er hat meiner Meinung nach, wenn man aber nur davon ausgeht, was er in der Nationalmannschaft gezeigt hat in den letzten Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre er sicherlich eine Bereicherung für die Nationalmannschaft gewesen, weil er auch Tore gemacht hat, was nicht selbstverständlich ist, wenn man Nationalmannschaft spielt. Viele verkacken da. Aber bei Lars Stindl habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, und dann muss ich auch Chris vielleicht mal fragen, der ihn auch aus den Hannover-Zeiten noch kennt, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass wenn man auch Interviews mit Lars Stindl sieht, er ist jemand, der Antworten mit gleichzeitigem Einatmen macht, was ich eigentlich nur von Frauen kenne. Das ist dieses typische, und das macht Lars Stindl auch, und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass der ist nicht so selbstsicher. Und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, wenn Lars Stindl anfängt zu steigen, sowohl formmäßig als auch in der Wahrnehmung, als auch vom Spielerischen und was er dann da zeigt, das steigt bei ihm ja alles gleichzeitig und bei jedem Fußballer wahrscheinlich alles gleichzeitig, genau wie die Potenz. Aber es ist dann so, dass Lars Stindl irgendwann sagt, das ist mir zu viel, und dann taucht er komplett ab. Ob es durch eine Verletzung ist oder ob es durch irgendwas anderes ist, dann will der nicht mehr, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Abschließend zwei Fragen. Achso, du wolltest darauf antworten. Jetzt, ich wollte eigentlich darauf antworten und wollte eigentlich die pietätslose Frage überhaupt stellen. Ach, ich stelle sie einfach mal. Also bist du der Meinung, Lars Stindl wäre ein Kandidat für den Zug? Nee. Ja. Um Gottes Willen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass er versucht, sich dadurch zu schützen. Das heißt nicht, dass er irgendwelche suizidialen Gedanken hätte oder sonst was. Aber du meinst, wenn der Druck zu groß wird, genau, dann zieht er sich zurück. Dann zieht er sich zurück. Was ja auch okay ist. Stell dir mal vor, du hast eine Mannschaft, wo alle nach vorne gehen, wenn der Druck groß ist. Absolut. Ich habe das ja nicht. Ich wollte das ja nicht werten. Das war ja keine Wertung meinerseits. Ich mag diesen Spieler. Das ist der Kapitän meiner Mannschaft. Natürlich mag ich diesen Spieler. Mag den auch. Und das ist auch, wenn man ihn hört und wenn man ihn in extrakurrikulativen, wenn man es so wirklich auch in einem Fußball nennt, Aktionen sieht, wenn er in irgendeinem Kinderkrankenhaus ist. Er macht einen unglaublich sympathischen, geerdeten Eindruck. Aber meine Frage, die ich damit stellen wollte, ist einfach nur, taucht er ab, wenn der Druck und der Erfolg zu groß wird, weil er halt nicht dieses ganz große Image haben will? Und kommt ihm diese Verletzung jetzt vielleicht auch entgegen und sagt... Das machst du ja nicht bewusst. Na, natürlich machst du es nicht bewusst. Also dementsprechend kannst du ihm das ja nicht unterstellen, dass er da abtaucht. Nein, ich unterstelle ja auch nichts. Ich frage nur, ja, wenn okay, man dann fragst du halt, dann beantworte ich die Frage mit Nein, weil so eine Verletzung plant er erstens nicht. Und ich glaube auch, dass er noch nie so massiv wichtige Spiele, also für ihn vielleicht, aber so für die Weltöffentlichkeit absolviert hat, wie zum Beispiel ein WM-Halbfinale. Das hat er ja noch nie gehabt. Und da entscheidet sich natürlich dann, wenn er da einfach mal so einen abzieht aus 22 Metern, was er ja durchaus kann, den Mut hat, da einen abzuziehen und den zu machen, ist das für mich schon eine herausragende Qualität, weil das siehst du auch ganz oft. Ich habe mir das auch beim Bayern-Spiel gefragt in Madrid, warum schießt denn da keiner mal? So auch aus der zweiten Reihe oder so. Und da freue ich mich auch mal, wo das herkommt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, da macht ja keinen Sinn, da ist irgendwie alles zugestellt. Ja, aber vielleicht breitet er doch irgendwie ab oder wird abgefälscht oder sonst was. Ich war immer schon Fan davon. Kriegt den Rebound oder so, ja. Also da frage ich mich ganz oft, man versucht das alles spielerisch zu lösen über 180 Minuten. Und es fehlt mir da manchmal einfach so dieser, es klingt vielleicht blöd, aber Verzweiflungsschuss aus der zweiten Reihe. Und das kommt aber aus der Guardiola-Zeit. Ja, das ist ja, aber siehst du ja bei ganz vielen Mannschaften, gell? Das ist dieses typische, das ist dieses angebliche Tiki-Taka-Gespiele, was du meinst. Ja. Ne, dieses, wir tragen den Ball eher ins Tor, als dass wir mal aus der zweiten Reihe draufschießen. Genau, aber wenn du schießt, hast du den Ball verloren, hast du Ballverlust. Wir sterben in Schönheit. Ich gebe dir hundertprozentig recht, Ricky. Ich sehe das genauso. Sowohl ich, als ich noch aktiv gespielt habe, damals während der Währungsreform. Und als es wirklich so war, dass wenn man Spielern und die Zeit, die ich am liebsten gucke bei Fußballspielern und an die ich mich am liebsten zurückerinnere, sind eben Spieler wie Thomas Kastenmeier oder sowas. Der aus 440 Metern einfach mal oben links in den Winkel geschossen hat. Das war ins andere Stadion. Genau. Und dabei noch gejubelt hat, bevor der im Tor war, weil er genau wusste, dass er ins Tor geht. Ja, also ich habe nur ausgezogen und schon wieder angezogen und dann ist er erst angeschlagen. Gewaschen und getrocknet. Aber du musst, aber genau solche Spieler fehlen mir auch. Oder so ein Basler, weißt du, der dann auch mal eine Ecke reinschießt oder sowas. Und ja, sowas gibt es nicht mehr, weil halt dieses Tiki-Taka hin und her gespielt ist. Ich spiele unglaublich gerne auf dem PC im Moment Rocket League. Das macht mir unglaublich Spaß. Aber so wollen die irgendwie auch spielen, dass man es am besten vom einen ins andere Tor trägt. Aber das geht nun mal halt nicht. Aber naja. Abschließend zum Thema Nationalmannschaft zwei Fragen. Bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Hoffentlich guckt gerade keiner bei euch auf transfermarkt.de, sonst ist es zu leicht. Wer ist der Nationalspieler mit dem geringsten Marktwert? Was denkt ihr? Leno? Nee. Plattenhardt? Warte mal, ist der hier überhaupt gelistet? Nee, das überrascht mich jetzt auch. Müsste da auf die Liste wissen. Also, das Mario Gomez. 6 Millionen. Ach Quatsch. Alt, ein alter Mann. Da wäre ich nicht, da wäre ich aber trotzdem. Ich wäre, vor allen Dingen, wo der Chris jetzt gerade sagt, Plattenhardt, gucke ich auf den Marktwert 12 Millionen. Holy shit. Okay, wer ist der mit dem höchsten Marktwert? Groß. Groß. Ja, Toni Groß. Da war ich mir auch nicht ganz sicher. Ich hätte gedacht, dass Sahne vielleicht. Nee. Aber er ist nur 5 Millionen hinter Groß. Groß 80 Millionen und Sahne 75, ja. Der lässt ja im Moment Manchester auch zappeln, ne? Also irgendwie, der will ja, soll ja verlängern und er will ja. Er kommt zurück nach Gelsenkirchen. Ich glaube, den Gladbach holt ihn. Gladbach holt ihn. Als Ersatz, falls sich Gnabry verletzt. Nee, als Ersatz, falls sich Flacco verletzt. Stimmt, den haben wir gar nicht erwähnt. Ja, oder der im Markt wird. Gut. Zwei Kisten hier und. Ja. Ich bin gespannt. Es ist ja gar nicht mehr so lange, bis dieser blöde Kader endlich nominiert wird. Und so wenig ich mich auf diese WM freue, aber ich freue mich irgendwie auf die Kadernominierung. Ich bin gespannt, wen er da so mitnimmt. Das bin ich wirklich, weil es halt so viele Fragen eigentlich wie selten gibt. Ich glaube, die Nominierung jetzt ab 15, das ist ja noch dieser aufgeblähter Kader, der dann nochmal reduziert wird nach dem Trainingslager und so. Von daher müssen wir da fast noch ein Stück weit warten, ob es dann großartige Veränderungen da gibt. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, dass Fußball Deutschland momentan wirklich in Atem hält. Und mich auch ein Stück weit. Der Abstiegskampf. Der Abstiegskampf ist wirklich für mich ein interessantes Thema, weil mein Herz einfach sagt, runter mit diesen ollen Wölfen da, die gehen mir so auf den Sack und hoffentlich stampft VW den kompletten Verein ein. Also das wäre für mich wirklich das Größte. Und das liegt daran, dass dieser Verein wirklich ein Lehrbuch dafür ist, wie es dir ergehen kann, wenn du Investoren dir in die Mannschaft oder in den Verein holst und so. Natürlich ist Wolfsburg nochmal anders zu sehen als so ein klassischer Retortenverein, aber es ist für mich auch ein Retortenverein. Aber man sieht, dass Geld einfach nicht den Unterschied macht, sondern dass da trotzdem noch eine gute Arbeit geleistet werden muss. Und ich möchte, dass das bestraft wird. Und es liegt wirklich daran, wie Wolfsburg Profifußball lebt letzten Endes. Da werden halt einfach Spieler willkürlich verpflichtet, die unter Umständen eine gewisse Qualität in ihren Ligen schon mal nachgewiesen haben, aber Es wird überhaupt nicht darauf geachtet, passt die Mannschaft zusammen? Ist das vielleicht auch eine Mannschaft, mit der Trainer XY arbeiten kann, den man dann verpflichten will? Also welches Konzept bringt ein Trainer mit? Das ist alles scheißegal. Es werden einfach nur Spieler verpflichtet, von denen es wahrscheinlich über Berater heißt, ja, die sind gut. Deswegen gönne ich denen den Abstieg und der HSV gehört für mich in die erste Liga. Und das liegt an den Fans, nur an den Fans. Auch da muss man die Vereinsführung mit Sicherheit kritisieren. Aber ich wünsche mir, dass Hamburg irgendwie noch das Wunder schafft. Aber wahrscheinlich wird's schwer, würde ich mal sagen. Boccia, du bist ja eigentlich prädestiniert dafür, weil deine Mannschaft also, Zünglein an der Waage ist. Ja, dieses Zünglein an der Waage gedöns. Also Gladbach versucht es ja immer noch, Platz 7 zu erreichen und ich glaube schon, dass sie da mit hundertprozentiger Sache reingehen, so als ob es ein Spiel am 19., 24. oder 3. Spieltag wäre. Was ich sagen muss und wozu ich mich da auch gerne mal äußern will, ist Folgendes. Ich habe bestimmt die letzten 3 oder 4 oder vielleicht sogar noch längeren Jahre immer sehr, sehr über den HSV hergezogen. Und das auch mit voller Imbrunft und voller, voller Unterstützung für mich selbst, dass ich gesagt habe, okay, diese ganze Art und Weise der Führung und wie das dargestellt wird mit den Trainern, mit dem Präsidium und wo es auch immer hin und her geht, das geht mir auf den Sack. Die müssen endlich mal absteigen, damit die es mal merken. Jetzt haben wir die Situation, dass es ja da nur noch zwischen Wolfsburg und Hamburg hin und her geht. Und in den letzten, sagen wir mal, 10 Tagen, vielleicht sogar noch weniger, hat bei mir irgendwie ein Prozess stattgefunden, der das ein bisschen umgedreht hat. Also, dass die beiden da unten auf 16 und 17 stehen, finde ich erstmal gut, weil beide Vereine es irgendwie verdient haben, meiner Meinung nach, mit dem, was sie in den letzten Jahren zeigen. Andererseits ist im Moment bei mir die Denke, vielleicht wäre es doch besser, wenn Wolfsburg 17. wird, direkt absteigt, weil wenn die in die Relegation kommen, ist es hundertprozentig klar, dass Wolfsburg die gewinnt gegen Kiel. Ja, das kannst du so nicht sagen. Das ist mir auch schon gesagt worden. Das ist mir von meinem besten Kumpel auch schon gesagt worden, weil halt Wolfsburg im Moment auch einfach einen grottenschlechten Fußball spielt und Kiel so motiviert ist, dass sie die auch schlagen können. Und Tore schießen am laufenden Band, das darfst du ja nicht vergessen. Genau, die treffen ja auch die Kiste. Also genau, so. Und jetzt ist es aber wirklich diese Denkweise, die bei mir umgeschlagen hat und das ist genau das, was du eben während der Einleitung zu diesem Thema gesagt hast. Es ist wirklich die Stadt, die Fans und diese ganze Art und Weise, wie ich, und das merke ich immer mehr, wenn ich mit vielen Leuten interagiere, via Twitter, via Twitch, via Zockerei. Ich mag diese nordische Mentalität, die in Hamburg und so weiter gelebt wird, aber in Wolfsburg auch irgendwie gar keine Rolle spielt, obwohl es ja auch irgendwie nördlich ist, kann man ja sagen, wie es ist. Und diese Mentalität, dieser Verein ist und auch alles, irgendwo was nördlich ist. Ja, und diese Mentalität und so weiter, was da in den letzten Tagen passiert mit dem Titz, der dann auch irgendwie zu den Fans eher wieder alles ein bisschen geerdeter ist und so weiter. Wenn die jetzt noch diesen komischen Hoffmann oder wie er heißt, wieder loswerden, dann kann ich auch mit diesem Verein wieder leben und fange auch langsam wieder auf, richtig Sympathien dafür herzustellen und muss darum abschließend sagen, ja, ich wünsche mir den HSV jetzt auch auf dem Relegationsplatz. Na, schaffen Sie es denn, Chris? Ne, ich kann euch sagen, was mit dem VfL Wolfsburg passieren wird. Und zwar ist ein sehr guter Kumpel von meinem Onkel. Mein Vater hat am Samstag 60. Geburtstag gefeiert. Mein Onkel war da und er. Glückwunsch. Danke. Ein guter Kumpel von ihm ist der Co-Trainer der Amateure von Wolfsburg. Und er hat auch nur gesagt, dass die ihn noch nicht angefragt haben. Also es gab wohl durchaus die Überlegung, dass Bruno Labbadia vor dem letzten Spieltag nochmal ausgewechselt wird. Das war die Geschichte an der Tankstelle oder auf der Autobahn, wo sie ihn doch versucht haben zu erreichen, aber nicht erreicht haben und dann nochmal umentschieden haben. Er bleibt doch. Gab es da wirklich was? Ja, das war eigentlich beschlossen, dass Labbadia entlassen werden soll und dann hat man den nicht erreicht und hat sich nochmal umentschieden. Naja, ist so schön. Das spricht ja auch für diesen Verein. Ja. Aber wir haben viel über den VfL Wolfsburg gesprochen, weil Hannover 96 ist halt, weiß ich nicht, ob überhaupt dieser Verein in irgendeinem Bewusstsein in Fußball-Deutschland stattfindet und über Bayern möchte ich momentan nicht reden. Wir haben ja viel über Wolfsburg geredet und ich bin dann zu der Meinung gekommen, dass wenn Wolfsburg absteigen sollte, der VW-Konzern, glaube ich, schon versucht, den direkten Wiederaufstieg mitzumachen. Wenn das nicht passiert, kann ich mir vorstellen, dass das VW sagt, wird irgendwie abgewickelt. Wir schieben dieses Projekt VfL Wolfsburg nochmal ab oder wir stellen es auf eigene Beine, schießen meinetwegen nochmal final Geld zu, um eine Lizenz zu bekommen, um, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo zu verpflichten, irgendwie sowas machen, und dann wird man wahrscheinlich sagen, mit welcher Führung auch immer, denn ich glaube, der VfL Wolfsburg hat ja nach diesem nach der Rebbe-Entlassung ja gar keinen richtigen, weiß ich nicht, Chef mehr da. Und dass man dann versucht, das nochmal final auf eigene Beine zu stellen und aufgrund der Probleme beim Konzern als auch beim Club, wird man dann da, kann ich mir vorstellen, auf mittlere Sicht sich trennen. Das habe ich mir so gedacht, das könnte, glaube ich, relativ realistisch eintreten. Aber ich glaube, dass das VW versucht, jetzt nochmal den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, sollte man absteigen. Es könnte sogar dem Verein ganz gut tun, wenn die sich endlich mal von VW emanzipieren, also wenn sie auf eigenen Beinen stehen müssen und da Leute praktisch dann auch wirklich Verantwortung übernehmen müssen, weil momentan hat man das Gefühl, dass diejenigen, die entscheiden, ob das jetzt ein Rebbe als Sportdirektor war, im Endeffekt, die sind eh so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind und werden dann auch nicht so richtig zur Rechenschaft gezogen für das, was sie gemacht haben. Also ich möchte damit nicht sagen, dass Rebbe schuld daran ist, dass Wolfsburg absteigt. Aber man muss sich natürlich schon fragen, wie es sein kann, dass du gewisse Trainer verpflichtest und denen Spielermaterial an die Hand gibst, die eigentlich überhaupt nicht zu der Spielweise passen, die diese Spieler, die diese Trainer sonst spielen lassen haben. Also heutzutage weißt du ja, wenn ich den und den Trainer hole, dann habe ich das und das zu erwarten auf dem Spielfeld. Und wenn du ein Verein bist, der auch noch die Möglichkeit hat, genügend Transfers zu tätigen, um dann das umzusetzen, was der Trainer vorgibt, dann verstehe ich natürlich nicht, wie da so konträre Verpflichtungen zum Trainer stattfinden können. Das Jonker-Ding war ja eigentlich schon der absolute Hammer, dass man da Spieler verpflichtet hat, die er nicht wollte, ja. Also man schafft letztes Jahr gerade noch so die Relegation und kommt durch sozusagen, und dann verpflichtet man Spieler, die er gar nicht wollte, entlässt ihn dann aber nach 4 Spieltagen, wo man natürlich fragen muss, ja, lag der Fehler da nicht vielleicht bei demjenigen, der die Spieler verpflichtet hat? Und dann holt man sich... Grundsätzlich, um kurz zu sagen, ist das ja ein leicht ähnliches Konzept wie beim FC Bayern. Da sucht auch nicht unbedingt der Trainer die Spieler aus, sondern schon die Führung. Aber also da das muss Spieler nicht so ein hohes Niveau, dass du das unter Umständen kompensieren kannst. Ja. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen, die nochmal auf Rebbe zurückkommt? Habt ihr euch nicht auch unglaublich gefreut, dass der entlassen worden ist? Ja, also gefreut habe ich mich nicht. Weil das für mich, also so einen überheblichen Menschen habe ich in der Bundesliga selten kennengelernt. Ja. Und auf was hat er sich was eingebildet? Das möchte ich mal wissen. Wo kommt er eigentlich her? Genau, wo kommt er eigentlich her? Der war, glaube ich, mal bei Marketing oder so, bei VW. Ja, das oder muss so. Ja, super. Nee, aber das Ding ist, ich glaube, dass der sich einfach eine dicke Haut zugelegt hat. Ich meine, wenn du ständig eine komplette Saison auf die Fresse bekommst, zu Recht, muss ich dazu sagen, dann hast du ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du brichst wirklich zusammen und gibst da ein schlechtes Bild ab, oder du versuchst, der Fels in der Brandung zu sein und versuchst dir so eine gewisse Attitude zuzulegen, so, ihr könnt mir gar nichts, und ich glaube, das wollte er eher. Ich weiß nicht, ob das der richtige Mann dafür war. Nee, das glaube ich, du, das weißt du ganz genau, guck auf den Tabellenplatz und guck, wie viel dieser Kader Geld kostet, also dann weißt du eigentlich genau, ob das eben nicht der richtige Mann war. Ich habe auch noch nie einen Fußballverein der Fußball-Bundesliga erlebt, der so charakter- und gesichtslos ist. Ja. Es gibt doch aber wirklich... Und das in kürzester Zeit, muss man dazu sagen. Der war ja vor 3 Jahren noch oder vor 4 Jahren noch Vizemeister und Pokalsieger. Das ist ja, das ist ja alles da gewesen, um eine gute Mannschaft zu bauen, sage ich jetzt mal. Dieter Hecking ist ein schlechter Trainer. Also ich meine, ja, so Quatsch, das ist doch albern. Ja, der hat doch bei Wolfsburg auch einen okayen Job gemacht. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, wenn du an Gladbach denkst, dann denkst du an den dicken Eberl, an Stindl, du hast immer so einen Spieler oder so einen offiziellen, mit dem du diesen Verein assoziierst. Beim VfB Stuttgart fallen mir natürlich 30, 40 Charaktere rein, das ist natürlich völlig klar. Selbst der Greenkeeper ein Charakter. Assoziiert man inzwischen mit dem VfB. Ja. Absolut. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich beim VfL Wolfsburg überhaupt nicht. Das habe ich selbst bei Freiburg. Aber ja, sie versuchen es immer, indem sie sich dann Leute wie Alofs holen. Das machen die ja, weil sie versuchen, damit dem Verein ein Gesicht zu geben. Ja. Haben aber dann nicht auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Eier in der Hose, so den Alofs die gleichen Freiheiten einzuräumen, wie er bei Bremen hatte. Und das ist natürlich was, das funktioniert nicht. Alofs funktioniert, weil er halt in Bremen der Macher war schlechthin. Und du kannst ja, nicht jemanden als Macher holen und ihn dann mehr oder weniger so als normalen Mitarbeiter behandeln. Das funktioniert nicht. Alofs macht mit Sicherheit auch nicht alles richtig. Also das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Aber wenn du über so viele Jahre einfach die PS nicht auf den Boden bekommst und ständig falsch Teile verbaust, so kann man es, wenn man in der Autosprache bleiben möchte, sagen, ja, dann liegt es nicht an den Leuten, die diese Mannschaften trainiert haben, also nicht nur, es liegt nicht nur an den Spielern, es liegt nicht nur an den Sportdirektoren, da gab es nämlich genügend andere, die das auch schon versucht haben und dran gescheitert sind, dann liegt es halt an der Art und Weise, wie dieser Verein geführt wird. Und wäre es, glaube ich, wirklich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn VW vielleicht sagen würde, nö, wir halten uns da ein bisschen zurück, mit der Konsequenz, wir pulvern da nicht mehr so viel Kohle rein und dann können richtige Profis den Verein übernehmen, denn im Gegensatz zu Leipzig gibt es ja wenigstens ein paar richtige Wolfsburg-Fans. Aber findet ihr nicht auch, dass gerade auch dieses Horst-Held-Ding, das war wieder so, da saß man da irgendwie in Wolfsburg beim Italiener zusammen, ja, der Horst-Held, der macht ja eigentlich einen guten Job, ne? Also in Hannover hat er einen ordentlichen Job gemacht, auf Schalke war auch nicht alles schlecht, das könnt ihr mir nicht sagen, dann lass uns den doch einfach mal holen. Dieses Schema-F-Gehandel. Die können das. Genau. Das ist genau, das Schlimme. Genau. Die sehen sich wahrscheinlich da auf einer Ebene wie der FC Bayern. Mindestens. Der ja die Attitude hat, so, wenn wir jemanden wollen, dann holen wir den auch. Also die meisten jedenfalls kriegen sie dann auch. Und aus irgendwelchen Gründen, du siehst ja auch bei allen Spielern, die ein gewisses Potenzial gezeigt haben, zum Beispiel Finn Bogason, sofort kommt Wolfsburg, ja, den wollen wir auch. Wo ich mir so denke, Leute, ey, merkt ihr nicht noch was? Das ist für ihn eine Verschlechterung, wenn er zu euch geht. Das ist nicht mehr so, dass ihr jetzt Champions League oder irgendwas anbieten könnt. Ihr könnt dem Kohle bieten, sonst nichts. Rein von der Entwicklung bringt ihr diesem Spieler gar nichts. Null. Im Gegenteil, er wird schlechter. Also du musst ihn letzten Endes entschädigen dafür, dass er in Wolfsburg spielt. Das ist doch. Es ist ja mittlerweile auch so, dass du dann auf einmal die Sachen hinterfragen musst, wo ich früher den Kopf geschüttelt habe, vor ein paar Jahren oder noch nicht mal so lange, als Draxler von Wolfsburg weggegangen ist. Wo ich gesagt habe, ja, warum wechselst du erst dahin? Ja, weil der nur vom Geld geblendet war. Nee. Ende. Ja, und da kommen wir zum Thema Berater, weil die da, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle bei den Jungs da mitspielen. Absolut. Ja, also und das letzte Mal, dass Wolfsburg richtig erfolgreich war, war eben mit dem, wo du gesagt hast, dass du da einen Macher ranlässt und so weiter, war ja mit Magath, wo sie richtig erfolgreich waren. Ja, bei Magath tue ich mich wirklich schwer. Also ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Magath ist jemand, der nicht mit der Zeit gegangen ist. Ende. Ja, lassen wir mal so stehen. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht. Ich glaube, für Wolfsburg ist eigentlich ein Elfmeter ohne Torwart. Du spielst gegen Köln, da geht gar nichts mehr. Also nicht spielerisch, sondern es geht halt für die um nichts. Die sind abgestiegen, haben kein Heimspiel. Alles, was die machen müssen, ist es so aussehen zu lassen, als wäre es keine Wettbewerbsverzerrung. Also die können völlig befreit aufspielen. Auf der anderen Seite glaube ich wirklich, wenn Wolfsburg hier ein Tor schießt, wird sich in Köln keiner mehr ein Bein ausreißen, um noch den Anschlusstreffer oder das Unentschieden dann irgendwie zu schaffen. Ja, doch, vielleicht schon. Ich glaube, es ist gefährlicher für Wolfsburg, wenn Köln in Führung geht. Weil dann bricht Wolfsburg wahrscheinlich auseinander. Weil das ist, also wenn Wolfsburg es irgendwie schafft, ein Tor zu erzielen, glaube ich nicht, dass Köln da nochmal alles raushaut. Das glaube ich nicht. Ach, das glaube ich schon. Bleib ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kölner. Na, meint ihr nicht, dass Köln mehr Spaß daran hätte, den HSV direkt runterzuschicken? Und ich glaube, das ist den Kölnern eben aus dieser befreiten Lage raus völlig egal. Ja. Unterm Strich stimmt das. Aber was ich eigentlich hinaus wollte jetzt mit meiner Einleitung, dass Wolfsburg da den Elfmeter hat, ist, dass es für Hamburg extrem schwer sein wird, gegen Gladbach was zu holen. Weil Gladbach, die sind momentan nicht, die haben nicht die volle Stärke, die sie vielleicht noch vor, weiß ich nicht, einem Jahr hatten oder vor anderthalb. Aber ich glaube, du stimmst mir zu, dass Gladbach davon profitieren könnte, wenn Hamburg aufs Tor drückt und ein Tor schießen will, weil ihr könnt halt mega geil kontern. So. Die einzige Sache ist, und vielen Dank dafür, dass du mal so was Positives über meine Mannschaft sagst, was hier manchmal ein bisschen zu kurz kommt, das Einzige ist halt, dass Gladbach wirklich noch auf Platz 7 springen kann mit dem Sieg. Das ist natürlich viel wert. Und es ist nicht so unwahrscheinlich. Stuttgart wird in München nichts holen und Frankfurt spielt auf Schalke, das ist auch nicht leicht. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass Gladbach diese wahrscheinlich eher schwache Saison aus eurer Sicht noch mit dem Europapokal gründet. Ja. Ne? Und dann musst du sehen, darum glaube ich, wenn ich jetzt tippen müsste, wenn ich jetzt eine Knarre am Kopf hätte, würde ich auch sagen, 3-1 für Gladbach. Ne? Also, Echt? 3-1 würdest du sagen? Ja, ja. Ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Ich glaube wirklich, dass es, also was denkt ihr? Ja, aber 3-1 gegen Köln? Ist ja sehr, sehr knapp, weil wenn es bis kurz vor Schluss 2-1 wird, ja, okay, dann schmeißen die alles nach vorne und, ne? Ja, ja, okay. Aber was denkt ihr, gewinnt Köln gegen Wolfsburg oder andersrum, gewinnt Wolfsburg gegen Köln? Was würde denn unentschieden reichen für Hamburg? Ja. Nee, für Hamburg nicht. Hamburg muss gewinnen. Na, Hamburg muss gewinnen, aber ein unentschieden Köln gegen Wolfsburg reicht für Wolfsburg. Scheiße. Wolfsburg hat 2 Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis. Scheiße. Wolfsburg Köln 0-0. Sag ich euch, wie es ist. Ja, wir können ja mal kurz hier den Kicker-Tabellenrechner öffnen. Jetzt könnte es sein, dass es gleich hier Rambazamba gibt, weil Olaf möchte wieder auf den Schrank springen und steht jetzt schon in Hab-8-Stellung und will jetzt gleich ansetzen. Das wird spannend. Wir bleiben drauf und erzählen euch, wie es ausgegangen ist. Ihr hört es vielleicht, wenn die Aufnahme gleich beendet wurde, dann ist zum einen die Aufnahme kaputt und zum anderen eine Katze tot. So, also, jetzt pass auf hier. 34. Spieltag. Also, was tippst du denn, Chris, bei Wolfsburg-Köln? Das Ding ist, ich glaube, es ist für Wolfsburg sogar blöder, dass die zu Hause spielen, weil das Publikum hat ja sowieso so einen Hass momentan auf diese Truppe. Aber nicht am letzten Spiel, wenn es gegen den Abstieg geht, da glaube ich das nicht. Es ist schwer. Ich habe so einen inneren Konflikt aus, was realistisch wäre und was ich mir wünschen würde. Was soll denn überwiegen? Wunsch oder? Also für mich, ich glaube, das wird eine enorm hektische Anfangsphase. Ja, also wo Wolfsburg einfach auch schwimmt, Köln vielleicht sogar in Führung gehen kann. Das kann ich mir vorstellen, dass die ersten 30 Minuten dieses Spiel schon entscheiden, weil Wolfsburg erstmal sehr, sehr nervös sein wird und wenn sie sich da ein Tor fangen, bricht das Konstrukt auseinander und dann war es das, glaube ich. Aber wenn es denen gelingt, selber ein Tor zu schießen oder zu null zu spielen, werden die auf Dauer dann irgendwann irgendwie das Ding da reinmachen. Deswegen, ich kann mich auch nicht festlegen. Ich tippe, glaube ich, auf ein 2-1 für Wolfsburg. Und dann wäre es eigentlich schon durch, das Thema. Komm, wir machen mal ein 1-0 für Köln. Ja, nur, aber dann wissen wir ja. Ich will halt, dass Hamburg in die Relegation kommt irgendwie. Das ist, aber gegen so, Gladbach, ist. Alter, ich glaube, das schaffen die nicht. Ja, ich denke auch. Also da muss vieles für Hamburg laufen. Frühes Tor, Gladbach vielleicht irgendwie, dass sie noch so einen komischen Videobeweis, Videoassistenten eingeführt haben. Ja, ich Thema. Weiß, bitte hör auf, wirklich, da muss man nicht mehr drüber sprechen, dieses Thema Videobeweis, da müssen wir uns wirklich vornehmen, mal so einen Oldschool-Podcast zu machen mit viel Alkohol, viel Drogen und so weiter. Ja. Und dann mit legalen Drogen natürlich. Wenn man dann da hingeht und sagt. Beschreibst du gerade unseren Saisonrückblick? Genau, so dazu zum Beispiel. Und dann wirklich mal eine Stunde nur über den Videobeweis spricht. Also wirklich, eine kurze nur über diese Scheiße. Pass auf, ich sag euch, was mein Bauchgefühl sagt. Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Köln und Hamburg verliert 2-0 gegen Gladbach. Das ist das, was mein Bauchgefühl sagt. Wahrscheinlich, ich befürchte es auch. Und jetzt haben wir dann eine neue Komponente. Plötzlich ist nämlich Freiburg auf dem Relegationsplatz. Die sind nämlich noch nicht ganz raus. Die müssen noch gegen Augsburg mindestens dann einen Punkt holen. Sonst sind die auf dem Relegationsplatz. Ja. Aber das sollten sie eigentlich schaffen. Zu Hause gegen Augsburg, für die geht's um gar nichts mehr. Der Petersen, der zimmert da einen rein und dann gewinnen die. Ja, Petersen ist zweitbester Torschütze der Bundesliga. Ja. Das muss man sich mal wegtun. Hinter Lewandowski. Gute Überleitung, Chris. Was ist denn da los in München? Der verweigert ja den Handschlag. Das geht doch nicht. Ich hab die Szene bis heute nicht gesehen. Das wird völlig überbewertet. Ist das Fake News? Gibt's davon Videomaterial? Ja, das hat man gesehen, ja. Okay. Aber das ist völlig überbewertet aus meiner Sicht. Jeder, der Fußball gespielt hat, wird genau diese Situation schon mal mitbekommen haben oder selber erlebt haben. Du wirst ausgewechselt und hast aber das Gefühl, hier geht noch was für mich. Und natürlich kotzt dich das an. Und ich weiß, es gehört dazu, dass wenn man vom Platz geht, dass man sich abklatscht. Aber ich habe das auch in der Bundesliga schon oft genug gesehen, dass dann Spieler einfach eingeschnappt sind und eben nicht mit dem Trainer oder mit dem Spieler, der eingewechselt wird, abklatschen. Und das ist genau so lang Thema, wie die Aktion an sich dauert, nämlich diese 4 Sekunden und danach ist das Ding durch. Und ich finde, der Heinkes hat das gut gemacht. Der hat sein Gesicht gewahrt, indem er danach gesagt hat, er ist hier der Boss und Lewandowski, für den ist das, glaube ich, kein großes Ding. Aber was ein großes Ding ist für Lewandowski? Ich glaube, das ist vielleicht, kann man unter dem Banner, es ist vielleicht auch einfach nur mal menschlich gewesen. Abtun. Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Und das zeigt ja auch vor allem, finde ich, dass dieser Spieler eben nicht so ein Typ ist wie ein Dembélé oder so, dem es einfach nur darum geht, Kohle zu verdienen, sondern der will unbedingt dieses 30. Tor, der möchte mit den anderen Top-Torschützen der europäischen Ligen mithalten, der möchte weiter kämpfen auf dem Platz, und es hatte 27 Grad und Bayern war durch. So. Und trotzdem will er da weiterspielen. Das zeigt ja auch, also es ist auch, finde ich, was Positives. Also ich finde, das wird völlig überbewertet, diese Aktion mit Lewandowski. Das wird wieder medial total überbewertet. Ich glaube auch, dass Bayern mit einem doppelten guten Gesicht da rausgeht, dass sowohl Lewandowski, wie du es beschreibst, mit einem sehr guten Gesicht da rausgeht, weil er halt zeigt, er hat noch dieses Feuer, er ist nicht dieser geldgeile Bastard, dem es egal ist, ob er spielt oder nicht. Und andererseits, wie du auch gesagt hast, dass Heinkes auf jeden Fall mit der PK und der Art und Weise, wie er darüber gesprochen hat, auch alles richtig gemacht hat. Und auch als der Boss dasteht, der er nun mal halt ist, und gut ist, und der ist sowieso in 4 Wochen dann nicht mehr da, dann ist es ja sowieso egal. Chris, wäre das Thema, wenn Lewandowski nicht mit einem Abschied liebäugeln würde, wenn das jetzt einfach, sag mal, vor einem Jahr so gelaufen wäre, wäre das auch so ein Thema? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja sowieso immer auch eine Konstruktion der Medien, und die Medien haben ja auch den Abschied, bin ich der Meinung, konstruiert, und da hat dieser Nicht-Handschlag, glaube ich, sehr gut den Medien in die Karten gespielt. Nee, wenn es diese Gerüchte nicht gäbe, diese Gerüchte kamen ja grundsätzlich nur auf, weil Lewandowski seinen Berater gewechselt hat. Nee, das würde man natürlich nicht machen, wenn man ultimativ glücklich wäre. Nee, ich glaube, es ist auch alles gar nicht so wild. Ich glaube auch, wir steigen nächstes Jahr ab. Ne, das vielleicht nicht, aber es wird schon interessant, was München in den nächsten Wochen noch so macht, weil ich meine, bei dir rausgehört zu haben, dass die Verlängerung mit Ribéry, mit Rafinha, wir haben darüber zwar schon gesprochen, aber es ist natürlich jetzt dann nochmal dingfest gemacht worden, weil Ribéry letzte Woche unterschrieben hat. Und mit den bislang ausbleibenden Top-Transfers. Und das ist für mich unkonsequent. Das ist für mich maximal unkonsequent, mit Ribéry und Robben nur ein Jahr zu verlängern. Warum nicht gleich einen 10-Jahres-Vertrag? Ich verstehe es nicht. Warum nicht ein bisschen aus Perspektive denken? Ich finde es fahrlässig. Ich finde es wirklich fahrlässig. Sag mal, was mich wirklich interessieren würde, was wäre jetzt für dich, also wie würdest du diesen Umbruch von Heinkes hin zu Kovac, wie würdest du den vollziehen? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, die Transferpolitik der Bayern zu beeinflussen, und natürlich gehört da auch Vertragsverlängerung von Ribéry, Robben, Rafinha, und ich glaube, Raimund Aumann macht ja auch noch Hoffnung, dass er wieder als dritter Torhüter zumindest mit in den Kader darf. Wie würdest du das Ganze jetzt vollziehen? Du musst mir jetzt nicht konkret Namen sagen, aber würdest du jetzt eher vielleicht absolute Topstars versuchen einzukaufen oder eher potenzielle zukünftige Weltklasse-Spieler, also sprich so ein bisschen zocken? Natürlich musst du das alles im Dialog mit Niko Kovac machen. Das ist nun mal so schon immer, dass das letzte Wort der Vorstand ist. Er hat Dresen, Rummenigge, Hoeneß und vielleicht auch nochmal den ultimativen Fußballsachverständigen Edmund Stoiber fragen, der vielleicht auch nochmal das ein oder andere wie heißt der? Der das Trikot falsch rum anhatte, wie heißt der? Söder. Söder. Ich dachte, geil, erstmal, oder? Ja, Söder geil. Ist super. Nee, das ist ein Top-Mann. Nee. Absolut. Das ist der Horst der Woche. Der schafft es noch nie mehr zum Dieter. Horst Seehofer der Woche. Wie kann man sich denn so dahinstellen und das Trikot falschrum anziehen, nur um zu zeigen, dass der 12. Mann der Söder ist? Also, dass ein Trikot trotzdem andersrum angezogen werden soll. Das soll doch diese blöde Sau auch mal wissen, oder? Sag mal, Poncho, du bist ja völlig in Rage. Warte, schick dich ins KZ. und wir lachen zwar, aber. Naja. Ja, und dann, wenn das Hirn Kali rieselt, dann lachen wir nicht mehr, Ricky. Das stimmt. Poncho rollt sich da wahrscheinlich noch einen drauf und kifft das Zeug weg da. Snifft es. Er snifft es weg. Schnuppi, Poncho, Schnuppi. Natürlich musst du diesen Umbruch, der ja sehr überraschend träge von dannen geht, musst du mit Niko Kovac machen. Die beiden Spieler Serge Gnabry und Leon Goretzka sind ja verpflichtet worden, als es noch gar keine Niko Kovac gab. Denn wir alle wissen, der wurde erst vor einer Woche angerufen. Ja, Moment. Erzähl, Poncho. Ganz kurz, das ist auch wieder Dieter investigativ. Leon Goretzka hat sich ja lange gezögert, zum FC Bayern zu gehen, weil er nicht wusste, welcher Trainer es in der nächsten Saison werden würde. Ja. Und dann habe ich auf der tollen Seite, auf der Telekom-Startseite gelesen, dass er das dann so gemacht hat, laut eigener Aussage, das war ein Zitat, dann gab es halt die Situation, ja, dann war eben noch kein Trainer da, dann habe ich doch unterschrieben. Wusste er schon vorher? Hat vielleicht Goretzka schon mit Kovac gesprochen über die neue Saison und kommt so raus, dass Kovac schon viel, viel länger bei Bayern. Ich glaube, im Wort. Grundsätzlich, ich wäre mir noch nicht so sicher, dass Leon Goretzka überhaupt jemals das Trikot des FC Bayern tragen wird, denn ich glaube, der Typ ist, was wiegt denn der, 16 Kilo? Ja, wenn der so noch mehr abnimmt, der schafft es gar nicht. Die Last des Trikots, das ist kein metaphorischer Gag. Das Trikot ist einfach zu schwer für Leon Goretzka. Ja, okay. Aber Pocho, ganz blöde Gegenfrage. Welcher Trainer hätte denn kommen müssen, damit Goretzka absagt? Ja eben, das habe ich mich auch gefragt. Ich kann auch nur das... Der Desko. Nee, aber jetzt mal ehrlich, wenn das stimmt, wenn Goretzka wirklich gesagt hat, naja, ich bin mir nicht sicher, nachher kommt der und der Trainer, dann unterschreibe ich lieber nicht. Wer muss denn da kommen? Peter Neururer oder was? Also, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Neururer bei Bayern, ich würde Geld zahlen. Und er würde Meister werden. Und das wäre so großartig. Der wäre schon besoffen, vorm Abpfiff wäre der schon besoffen. Sag mal, Pocho, hast du dafür Beweise, dass der jemals getrunken hat, Peter Neururer? Da ist mir noch nie was aufgefallen. Jetzt will ich aber wirklich wissen, Chris, wen willst du holen? Nenn mir Namen. Natürlich, du hast ja gerade gefragt, willst du gestandene Stars oder potenzielle Stars holen? Du hast ja gestandene Stars da, die Ü40 sind inzwischen. Also ich glaube, das müsste doch reichen, oder? Ich mein viel zitierter, den ich gefragt habe, ob er dir Karten klar machen kann, war die Antwort, leider hättest du früher das nächste Mal einfach fragen müssen. Weil als der ist ja Vorsitzender in einem Fanclub und da kommt man da relativ gut wohl dran, relativ gut. Also da ist die Chance dann nicht bei 1%, sondern bei 30%, was ja schon mal eine Steigerung ist. Ich hatte jetzt aber eine Möglichkeit für 90 Euro Karten zu bekommen, also eine Karte zu bekommen. Ja. Machst du? Ich bin noch, 90 Euro ist schon eine Ansage. Also das sind natürlich jetzt nicht Plätze, die sonst 90 Euro kosten, logischerweise. Dafür, dass es auch um so viel geht, Ricky. Naja, das Ding ist, ich fahre da wahrscheinlich dann hin und schaue mir an, wie Bayern Stuttgart zerlegt und danach eine Meisterschale bekommt. Und dafür 90 Euro zu bezahlen plus Fahrtkosten, ich würde halt irgendwie gern dabei sein, weil ich ein Stück weit der Meinung bin, wenn ich dabei bin, gewinnen sie. Ich sag so, wie es ist. Ich glaube, ich bringe dem VfB Stuttgart Glück. Seitdem ich eine Dauerkarte habe, verlieren die kaum noch ein Spiel zu Hause. Ja, es muss ja an irgendjemanden liegen. An Krokodil oder was? Vielleicht also. Solltest du dich ja mal als hier, wie heißt euer Maskottchen da nochmal, dieses Krokodil? Fritzl heißt unser Maskottchen. Ist momentan eingesperrt. Vielleicht solltest du da drunter mal agieren, weil dann würdest du dir die Dauerkarte sparen. Das ist somit der dümmste Job, den man haben kann, unter so einem blöden Kostüm bei 27 Grad durchs Stadion laufen zu müssen. Also, dafür würde ich da sogar mal nach Stuttgart kommen und mir angucken, wie du das machst. Ja. Wirklich. Der passt doch da gar nicht rein, das ist viel zu lang, der Junge. Für mich ist weiterhin eine Option. Aber mit dem Schwanz, das würde ganz gut passen bei euch, ne? Das könnte ich mich rückwärts ins Kostüm zwängen, das stimmt. Nee, aber was wir mal machen müssten. Lass mich doch mal auf meine Frage, hä? Ja, lass dich jetzt mal auf deine Frage antworten, Entschuldigung. Was wir machen müssten? Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal überlegt. Eigentlich müssen wir mal Folgendes machen. Wir müssen wirklich zusammen ins Stadion gehen und dann aufs Feld flitzen mit so großen Glitter-Trikots. Und ich weiß genau, wie das funktionieren kann. Heutzutage gibt's ja so viele Ordner. Aber zuerst müsste Pocho los. Der hätte den Vorteil, dass er unheimlich klein und wendig ist. Der würde als erster losrennen. Dann würde ich losrennen, weil ich die Ordner, die den Pocho jetzt nicht, die mit Pocho beschäftigt sind, sich dann auf mich stürzen, einfach durch meine Schnelligkeit, durch meine kraftvolle Schnelligkeit, so muss man sagen, aus dem Weg schiebe. Und dann kommt Chris als Dritter und wir müssen alle durch selbe Türchen natürlich rennen, der es dann schafft, der von Ordnern nicht mehr aufgehalten wird und übers Feld rennt und immer schreit, die ganze Zeit. Ich habe euch jetzt ein Bild geschickt und seid ihr nicht der Meinung, ich sollte voranlaufen. Warte, ich muss gucken. Bei WhatsApp. Ich guck mal. Aber dann einfach nur. Ich dräch die weg. Ja, ich will einfach langsam, aber auch so ganz bedächtig. So wie der Kaiser damals in Rom. So müsstest du so. und dann die Mucki so angespannt. So würde ich. Das würde ich von dir erwarten, dass du dich dann einfach so über den Platz bewegst. Bedächtig. Und wenn dann so ein Spieler kommt oder ein Ordner, dann einfach so eine abwinkende Geste. So, geh weg. Können wir gut vorstellen. Ja, schön. Vielleicht nächstes Jahr, dann guckt einfach mal rein, wenn es wieder heißt Bundesliga-Fußball auf Sky. Mit Dieter. Nee, hast du jetzt eigentlich geantwortet, welchen Spieler du zum FC Bayern holen möchtest? Welcher Spieler wäre denn für dich, also so ein Spieler, wo du sagst, der muss einfach, das will ich mindestens sehen nächste Saison bei uns. Weil da werden ja schon ein paar Namen gehandelt, die eine gewisse Strahlkraft haben. Schon, Persona non grata, diesen Malcolm. Findest du den wirklich so blind? Nein. Wir haben, da muss man dazu sagen, wir haben auf WhatsApp schon so ein bisschen geschrieben und Chris findet, das wäre ein interessanter Transfer. Absolut, ich finde, das ist ein guter Spieler. Ich finde halt nur, dass die Transfersumme, die da im Raum steht, finde ich etwas übertrieben. Ich weiß, heutzutage ist das halt so, dass solche Spieler gleich 60 Millionen kosten, aber für das, was er bislang in der französischen Liga geleistet hat, wäre das schon ein extrem hohes Risiko aus meiner Sicht. So sehe ich's, weil du hast halt mit Coco Teleskop, hast du halt jetzt schon... Vitello Tonato heißt der. Coco Teleskop. Da hast du schon das Problem, dass der einfach irgendwo... Man erkennt, der hat eine hohe Qualität, aber so richtig schnaggelt es noch nicht bei ihm. Das ist jetzt die bei Frage. Vitello, bei Coco Teleskop. So heißt er halt. Ja, Coco Teleskop, ja. Der kann aber noch was werden. Ich glaube, Malcolm hat auch noch Room to Improvement. Aber 21 oder so, klar, da geht noch was. Was ich erzählen wollte, jedes Mal, wenn ich meinen guten Kumpel hier, Andi, treffe, dann erzählt er mir immer, dass die Bayern ernst machen bei Paulo Dybala. Ich kann es mir nicht vorstellen. 100 Millionen. Und ne Huni musst du machen. Die Huni Frage ist halt, ob Paulo Dybala sich, also der ist im Endeffekt der gleiche Verein, also so in Europa. Juve und Bayern sind für mich auf einem Level. Für diese Aussage hasse ich dich halt. Ja, aber siehst du das nicht so? Das waren genau, ich schwöre es dir, meine Worte zu ihm. Ich habe gesagt, er würde dann nur die Stadt wechseln. Double-Sieger, ja. 3000 Mal in den letzten 4 Wochen. Beide, ist genau dasselbe. Ja. Ist genau dasselbe. Nur das Geld wird es wahrscheinlich unterscheiden. Kann man denn so viel mehr bei uns verdienen als bei Juve? Und dann kommt vielleicht noch sowas, manche Spieler wollen ja auch unter diversen Trainern trainieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Ballern sagt, unter Kovac will ich unbedingt mal spielen. Ich weiß nicht, ich kann mir eher vorstellen, dass Bernie das Maskottchen da vielleicht noch eher einen Anreiz bietet als Niko Kovac. Also ich sag mal so, wenn du die Möglichkeit hast, ihn zu verpflichten, musst du es tun, gar keine Frage. Und auch für 100 Millionen, so wie du sagst, heutzutage ist das halt, das sind 20 Millionen vor 5 Jahren gewesen, so gefühlt. Ja. Deswegen, du musst es machen, aber ich vermute mal, dass da der ein oder andere ambitionierte Verein aus England oder Spanien eher den Zuschlag bekommt. Was war das? Irgendjemand hat sich gewundert gerade, glaube ich. Was war denn das? Das ist mein Stuhl. Ich habe einen DX-Racer-Stuhl, der ist nur halt so aus Leder und der klingt so. Siehst du, der hat schon den Stuhl zu meinem Lenkrad. Hast du Pocho eingraviert? Was? Nein, leider nicht, aber das wäre cool. Long Silver steht da. Flacco. Steht Flacco drauf. Ja, Flacco. Nee, also ich würde Dybala sehr gerne in der Bundesliga sehen, aber ich glaube, dadurch, dass Bayern München auch die letzten Jahre nicht mehr in der Champions League allzu viel gerissen hat. Naja, sie haben seit 4 Jahren keinen Titel mehr gewonnen. Ich meine damit jetzt nicht, dass Bayern München jedes Jahr einen Titel gewinnen muss, also den Champions League Titel, aber das ist noch so der Punkt, den du vielleicht bei solchen Spielern dann bringen könntest. Ja, mit uns kannst du die Champions League gewinnen, aber das Argument hast du ja nicht mehr, weil du halt welches eben. Welches Argument hatten Bayern? Momentan? Für so einen Spieler wie Dybala? Mhm. Schönes Wetter und nicht so weit bis nach Italien. Das kannst du sagen. Aber ja, was sonst? Was willst du diesem Spieler jetzt sagen? Warum sollst du nach München kommen? Niko Kovac. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht zu dem sagen, ja, du gewinnst die Champions League mit Bayern München. Das kann schon sein, aber es ist eher unwahrscheinlich. Also da gibt es nochmal 4 andere Vereine, die bessere Karten haben, die Champions League zu gewinnen. Mindestens 4 andere. Das ist halt das, was willst du dem Spieler sagen, ist die Frage. Stärkere Mannschaft, ein bisschen. Aber nur aus unserer Sicht. Ich glaube, wenn du die beiden Mannschaften gegenüberstellst, nehmen die sich nicht viel. Hier und da kann man auf Positionen diskutieren, aber ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Juve hat eine ziemlich coole Mannschaft. Gar keine Frage. Also, der Lichtsteiner geht jetzt, ne? So ein Dortmund. Dortmund, da fragt man sich auch, geiler Umbruch, Dortmund. Also ihr wisst wirklich, wie man so einen Umbruch vollzieht. Endlich mal der 34-Jährige als neuer Rechtsankurbler. Unglaublich. Naja, gut. Vielleicht geht's ja gut aus für Dortmund. Sie haben ja gesagt, sie brauchen Typen. Und Lichtsteiner ist zumindest einer, der seine Gegenspieler auch gerne mal einfach wegdrischt. Vielleicht ist das schon mal was. Also es ist schwierig. Aber was wäre denn ein Spieler? Du weißt auch nichts. Ja, du bist dann ganz schnell bei diesen Malcoms der Welt, sage ich jetzt mal. Ich habe dir gesagt, für mich ist Werner eine absolute Personalie für Bayern, weil der schießt Tore, der bereitet Tore vor, der mag manchmal noch so ein bisschen clumsy wirken, aber ich glaube schon, dass das jemand ist, der noch sich weiterentwickeln kann und vielleicht auch wächst mit der Aufgabe. Du kannst den auf den Flügel setzen, du kannst den aber auch im Sturmzentrum spielen lassen, also hast dann auch nochmal ein bisschen Dampf für Lewandowski, wenn es hart auf hart kommt. Kannst Ausfälle kompensieren von Robben, von Ribéry, von vielleicht dann, wie heißt er hier, Gnabry und Coman. Ja, also ich finde diesen Werner als Transfer für Bayern München gar nicht so blöde. Und es ist ein deutscher Spieler, das ist ja ganz wichtig für die konservative Führung beim FC Bayern. Das ist der Spieler, muss jetzt mittlerweile muss auch der Spieler Deutsch sprechen können, nicht nur der Trainer. Ja, das ist jemand. Und dann kannst du vielleicht auch mal gucken, ob es hier und da bei den absoluten Top-Mannschaften nicht Spieler gibt, die nicht ganz so zufrieden sind mit ihrer Reservistenrolle. Ist ja auch möglich, ja, dass du da mal nachhakst. Wie sieht's eigentlich aus bei so einem Martial? Also dumm wäre der Transfer nicht, weil das Ding ist halt, in der Bundesliga kannst du dich mega geil auf die Champions League vorbereiten, weil Fehler verziehen werden. So. Mhm. Also wenn du da einen Spieler stark machen kannst, ihm Selbstvertrauen verleihen kannst, weil er halt leichter Tore erzielt und dann in der Champions League auf einmal durch die Decke geht wie so eine Rakete, das kann funktionieren. Also, ich weiß nicht, In welchem Spektrum bewegen wir uns denn Transferausgaben technisch für diesen Sommer? Ich denke, 100 müssen sie hinlegen. Eher 2? 200 Millionen geben die nicht aus für neue Spieler, glaube ich nicht. Insgesamt für alle? Nee, glaube ich auch nicht. Ich sage für alle 100 und wenn was Geiles geht, 120 für alle. Ich glaube noch nicht mal, dass die 100 Millionen Transfer tätigen werden. Ich denke, der teuerste Transfer wird sich so um die 60 Millionen abspielen, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, das glaube ich auch, ja. Und dann ist es ja halt schwierig. Weil die Bundesliga es immer noch nicht gecheckt hat. Nee, die was Bundesliga hat es gecheckt. Die anderen haben es nicht gecheckt. Die haben wirklich einen an der Waffel. Also, überleg doch mal, für wie viel Ginter nach Gladbach gekommen ist. Na, wie viel waren das? 30? 15? 15. Ah, 15 waren es. Ich weiß nicht, wie auf 30 kommen. Wahrscheinlich wäre er mittlerweile so viel wert, wenn er woanders. Genau, so. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass der irgendwo hinwechselt, was würde der denn kosten als Weltmeister und so weiter? Das viel bessere Beispiel ist eigentlich Cordoba nach Köln. Ja. Ja, natürlich. Ich weiß, was du meinst, aber es rechtfertigt für mich trotzdem nicht diese horrenden Ablösesummen. Das hat ja nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern einfach nur mit dem Preis, mit dem Markt, der den Preis nochmal halt bestimmt. Okay, Moment. Dann anders gefragt. Was denkst du, wer ist teurer? Werner oder Martial? Werner. Meinst du wirklich, ich denke, Martial ist teurer? Ich denke, bei Martial musst du 60 Millionen hinlegen. Wenn du den holen willst. Ach so, ich dachte, du kommst jetzt mit irgendeiner Transfermarktgeschichte. Nee, aufgrund dessen, weil du Martial von Manchester United holen müsstest, wäre er teurer. Ja. Und ich denke, Werner kriegst du für 50. 45, ja. Ja, du musst so sehen, Leipzig hat 20 bezahlt an VfB Stuttgart und wollen natürlich da noch ein bisschen, wenn sie den abgeben würden, überhaupt einen Reibach machen. Ich denke mal, wenn du den 50 Millionen hinlegst, kriegst du aus meiner Sicht den besseren Spieler. Ja, dann geht er, ja. Und für 60 Millionen müsstest du für Martial hinlegen. Ich glaube, auch Malcolm liegt in diesem Preissegment, oder? 60? Ja. Ich weiß nicht, ob du damit Werner nicht besser fährst. Es ist nur mein Bauchgefühl. Beide. Ja, beide werden, klar, beide. Aber dann hast du wieder das Problem, dann hast du nochmal einen Flügelspieler. Sowieso schon Gnabry, du hast die zwei Verrückten da vorne, die alten Opis, die jedes Mal beleidigt sind, wenn sie nicht spielen. Mhm. Und dann hast du noch Coman, der ja wirklich, also wenn die Verletzung nicht gekommen wäre, dann wäre das ein Spieler, da wäre es wahrscheinlich fast schwer geworden, den zu halten. weil der hat echt eine Entwicklung genommen, die schon herausragend ist. Und ich glaube auch für die französische Nationalmannschaft wäre der unheimlich wichtig in Topform, um einen Titel zu holen. Obwohl die natürlich auch vielleicht zwei andere Spieler haben, die auch gut Fußball spielen können. Ja. Nee, aber das sind, glaube ich, zu viele Spieler für außen. Mit Werner hättest du halt die Option, dass du den auch in Zentrum ziehen kannst. Genau, ja, richtig. Ja, richtig. Das wäre für mich deswegen der interessantere Spieler, weil er halt mehr Positionen abdeckt, die Liga gut kennt. Das ist schon einfacher, einen 21-jährigen, oder wie alt ist denn Werner eigentlich? Der ist 22, 23, 22, oder? Ja. Also so einen jungen Spieler zu holen, der sich hier nicht mehr anpassen muss. Du hast halt bei den anderen beiden das Problem, dass sie erstmal die Sprache lernen müssen. Das ist schon ein Punkt. Also wenn ich drei Spieler habe, die gleich viel kosten, ähnliche Positionen bekleiden, dann sind das halt die Punkte, auf die ich dann als nächstes schaue. Ja, wie ist der Übergang von den Vereinen? Und dann ist für mich so ein Werner, wäre für mich die einfachere Methode. Und vor allen Dingen, was mir gerade noch einfällt, selbst wenn es nicht funktioniert, glaube ich, dass du den immer noch für dasselbe Geld verkaufen kannst, weil er dann beim FC Bayern gespielt hat. Also du machst, das Risiko ist nicht so groß, weil er ja seine Leistung schon nachgewiesen hat im Endeffekt. Auch in der Champions League. Hat er auch. Ich sehe gerade Man City gegen eine Mannschaft, die ich noch nie gesehen habe. Und wieder Sané. Sahne. Und Sahne. Unglaublich gut. Das gibt's doch gar nicht. Der ist. Das wäre vielleicht auch noch ein Spieler, wo ich. Oder da muss ich. Ich glaube, wir haben es auch schon mal. Nee, da ist wohl auch Real dran. Das ist. Albern. Ja, warte. Was ich sagen wollte, ist, da verstehe ich nicht, wie man auf Seiten des FC Bayerns das nicht kapiert hat, dass dieser Spieler vielleicht zu verpflichten sei. Also von Schalke. Das, ich verstehe es auch nicht. Also da muss es doch sofort zuschlagen. Und dasselbe reden wir ja bei De Bruyne, der ja damals auch bei Bayern auf dem Zettel stand. Da hat man auch, man weiß nicht, überleg mal, das sind beide Spieler gewesen, die ganz oben auf der Liste standen beim FC Bayern und dann, glaube ich, weiß ich nicht, aufgrund der Gehaltsforderungen oder Ablösesummen nicht geholt wurden. Also, ist das jetzt die erste Saison von Sahne bei City? Nicht die zweite? Ich weiß es jetzt auch nicht. Die zweite, glaube ich. Oder? Ja, also ich bin gespannt, wie das ausgeht für Bayern München. Für die Liga wird es allemal reichen, also da muss schon viel passieren, da ist die Komponente Kovac glaube ich noch interessant, ob er die Spieler auch wirklich so erreicht und wenn es nicht so gut läuft, gerade nach so einer Weltmeisterschaft, tut sich Bayern ja immer so ein bisschen schwer mit dem Start, bin ich gespannt, wie Kovac das dann vor allen Dingen in den Medien verpacken kann, das könnte interessant werden, aber ansonsten holen die den Titel national, gar keine Frage, aber um in der Champions League wirklich eine Rolle mitspielen zu können und um den Titel spielen zu können, musst du da reicht es auch nicht nur offensiv nachzulegen aus meiner Sicht, da muss vielleicht auch noch über die Außen ein bisschen was getan werden, so ein Rafinha, der da immer wieder auftaucht, der zwar solide seinen Job macht, der reicht für die Bundesliga, aber fürs internationale Parkett, hat man ja gesehen, reicht's halt nicht. Ja. Kann man vielleicht auch nochmal irgendwie versuchen, jemanden an Land zu holen. Klar, du hast mit Alaba dann einen Spieler, der wahrscheinlich ein bisschen pisst sein dürfte, aber das ist halt so. Ein treue Bekenntnis gegeben hat gestern. Aber ja, das finde ich gut, aber wenn er jetzt wirklich nach Barcelona gegangen wäre, es wäre ja auch nicht so gewesen, dass er da unumstritten ist auf seiner Position. Nö, die haben ja den Jordi Alba da auf. Ja, genau, da muss er sich auch einen Konkurrenzkampf stellen. Das ist doch ganz normal. Wenn du auf so einem Niveau spielen möchtest, Champions League gewinnen willst, dann ist es halt einfach so, dass so eine Mannschaft nicht nur einen Top-Spieler auf einer Position hat, sondern einen, der fast oder vielleicht sogar besser ist als du. Und du musst halt deine Leistungen bringen. So, also da würde ich keine Rücksicht nehmen auf Alaba. Nee. Und gerade da war es schon ein bisschen. Ist schon nicht verkehrt, dass der bleibt. Der Kimmich ist halt, den musst du eigentlich gleich bis, ich weiß, man darf nur 5 Jahresverträge machen, aber genau. Den musst du eigentlich für 25 Jahre verpflichten. Ich bin ja jemand, der bei Bayern-Spielern immer so ein bisschen skeptisch ist, ne? Und ich habe auch lange dafür gebraucht, um Thomas Müller wirklich so zu schätzen, wie ich es jetzt tue. Aber ganz ehrlich, zu Kimmich muss ich sagen, nach dieser Saison, und das sage ich ganz, ganz selten, Mann, ist das ein geiler Spieler. Also der ist wirklich, wenn Bayern den nicht 100 Jahre unter Vertrag nimmt, besonders was auch da nochmal zu meinem besten Kumpel, der hat das gesagt, was wirklich eine Aussage ist, wo ich mir nicht Gedanken drüber gemacht habe. Wer fragt noch nach Lahm? Ja. Was haben die Leute geheult? Ach, jetzt haben wir keinen Lahm mehr. Jetzt hört er so früh auf und wen sollen wir auf der Seite holen? Du hast den viel besseren Spieler jetzt da. Auch Alonso. Aber du musst auch gucken, Alonso, da habe ich auch gedacht, dass das noch mehr zum Tragen kommt, dass der nicht mehr dabei ist, weil der war schon enorm wichtig für Bayern und auch da hat man es eigentlich ganz okay hinbekommen, würde ich sagen. Ja, hallo. Wie hieß er, Coco wie? Also Coco Teleskop ist sein Name. Der neue Topstar beim FC Bayern, Coco Teleskop. Ich muss aber auch sagen, sportlich ist natürlich Kimmich eine Granate, aber ich mag den Burschen auch so sehr. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe zu wenig von gesehen. Ich halt ein Rottweiler, gell? Der kommt halt hier aus Rottweil, wurde beim VfB groß, muss man immer wieder so sagen. Der VfB Stuttgart hat diesen Spieler letzten Endes ausgebildet zu dem, was er heute ist. Als er das Tor geschossen hat, 1-0 geschossen hat gegen Real Madrid. Ignoriert er einfach, der Arsch. Als er das 1-0 geschossen hat gegen Real Madrid, diese Körpersprache, die der an den Tag gelegt hat, das, wisst ihr, das, ich liebe den Jungen. Ja, wenn der weiterhin auf diesem Niveau spielt, dann wird das. Ist der auch irgendwann Kandidat für den VfB wieder? Ja gut, das wird schwer. Ich glaube, unter dem Taifun Korkut wird der da relativ wenig Chancen haben, weil Korkut stellt ja seine Mannschaft nie um. Da kann jetzt kommen, wer will. Aber da spielen immer die gleichen. Was ist denn Kimmich im Moment wert? Wenn man einfach mal eine Zahl. Ich glaube 60 Millionen, oder? Der ist doch viel zu wenig, theoretisch, oder? Ja, der schießt Tore, der spielt auf einer Position, die kaum einer spielt auf der Welt. Joshua Kimmich ist wert, kannst du kaufen, Pocho, für 55. Ja, das ist eigentlich wenig im Vergleich zu anderen. Warum kostet dann ein Dembele, 194.000 Millionen Euro Pfund Sterling. Wie kann es sein, dass ein Dennis Aogo genauso viel kostet? Ja, wie Dembele. Nee, es würde mich aber nicht wundern, wenn irgendjemand für Dennis Aogo 55 bezahlt, irgendwie aus England. Ja, wir brauchen irgendwie einen Mittelfeldspieler, der auch links spielen kann. Ja, und der auch cool aussieht im Vereinsmagazin. Ja, der sieht super cool aus. Den Aogo. Das ist toll, ja. Aber er hat noch ein paar Defizite, gerade im kulinarischen Sektor. Chris, ich kann dir aber sagen, jetzt am Samstag in München spielt Stuttgart nur mit 9 Mann. Ja, weil, wie gesagt, der Korkut stellt nicht um. Askasiba fällt aus, Aogo fällt aus, sind beide gesperrt. Das ist die Mittelfeldzentrale bei uns. Also da wird einfach keiner aufgestellt. Dann, ja? Genau, weil Korkut stellt nicht um. Ja. Ja, und dann Badstuber angeschlagen, Gomez angeschlagen. Ich sehe schon, das wird für Korkut die. Aber besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Wenn du solche Ausfälle hast, dann gegen München. Wen juckt's? Also keiner wird jetzt Korkut irgendwie kritisieren dafür, wenn er in München 4-0 verliert. Also das interessiert keinen. Und ich hoffe fast schon, dass es den Bayern zumindest schwer fallen wird, Stuttgart zu besiegen. Aber ich vermute, dass es da irgendwie so ein 3-0 gibt. Das lassen die sich nicht nehmen, da Meister Bayern. Schalenübergabe, das wird. Alles, was unter dem 2-0 sich abspielt für Bayern, ist für mich ein Erfolg. Muss ich leider so sagen. Und es ist eigentlich traurig. Das ist Quatsch. Das ist albern. Es ist nicht Quatsch. Es ist einfach eine realistische Betrachtung der Stärken. Nein. Chris, Pocho, pass auf, du fährst da nach München. Es ist das letzte Spiel. Es wird die Meisterschale übergeben. Ja? Ja. Und es geht für Stuttgart und für München um nichts mehr. So. Ja, doch, für Stuttgart geht es um noch was. Um was denn? Ja, auch die können da noch weiter hochkommen. Okay, da kann ich dir jetzt mal brandheiß erzählen, dass keiner, also nicht von den Fans, sondern auch von der Mannschaft, Interesse hat, nächste Saison schon 5 Wochen früher zu beginnen. Das behaupte ich einfach. Das behaupte ich. Alles da will keiner nur halb so. Nein, aber du kannst doch nicht als Bundesliga-Verein, der in der gleichen Liga spielt wie der FC Bayern, hinfahren und als Fan sagen, ich bin zufrieden, wenn es nur 2-0 ausgeht. Endlich, Potsch, danke. Das würde ich niemals als Fan machen. Ich möchte, dass meine Mannschaft da gewinnt. Das ist natürlich, ich würde mir das wünschen, dass der VfB Stuttgart Bayern München besiegt. Dann mach doch die Alibi-Aussage. Ja, Moment, nein. Was sag, ich will unentschieden holen. Ich habe meinen Tipp abgegeben. Ich habe meinen Tipp abgegeben, dass ich, dann habe ich gesagt, ich bin zufrieden. Ich bin aber zufrieden, wenn meine Mannschaft da nicht untergeht. Ich wünsche mir, dass die gewinnt, klar. Aber ich wünsche mir auch einen Ferrari. Aber ich bin auch zufrieden mit dem Golf. Erstens hast du einen tollen Golf, der meiner Meinung nach viel schöner ist als viele Ferrari. Und so ein 2-0 in München ist ein tolles Ergebnis für eine Mannschaft, die eigentlich um Abstieg mitgespielt hat die ganze Saison. Ja, aber trotzdem kannst du ja nicht als Fan will ich, darum habe ich immer ein Problem mit Kicktipp gehabt. Wenn ich Kicktipp mit auch hier, als wir das gespielt haben und als ich das mit anderen Leuten gespielt habe, das Problem ist, egal gegen wen Gladbach spielt, ich kann nicht tippen, dass Gladbach verliert. Das ist meine Mannschaft. Du bist ja nicht behindert im Hirn. Du kannst ja ungefähr abschätzen, dass es für Gladbach gegen Barcelona schwierig wird. Seit 5 Jahren mit euch über so einen Quatsch reden, aber es ist doch wirklich so, dass man doch nicht Gladbach gegen Barcelona schwierig wird. Genau, es wird schwierig. Ja, aber das ist nichts anderes. Ich sag doch ganz einfach, wenn beide Mannschaften ihre Leistung abrufen, da kann ich mich doch nicht hinsetzen und sagen, Stuttgart gewinnt gegen München. Wenn beide Mannschaften ihre Leistung abrufen, dann wird Bayern München den VfB Stuttgart schlagen. Was ist daran jetzt die große Überraschung? Also das ist doch... Ich glaube, das macht schon idiotisch. Ich der Aussage auf, dass du mit 2-0 du schon zufrieden wärst. Ja, weil ich es halt einfach für mich realistisch betrachte. Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass Stuttgart da Bayern aus dem Stadion schießt. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, natürlich wünsche ich mir das. Und ich kann mir vorstellen, wenn Stuttgart irgendwie dann 1-0 reinpurzelt und dann vielleicht noch einen unberechtigten Elfmeter bekommt, den gibt's ja fast heutzutage nicht mehr, aber bekommt noch irgendwie einen Elfmeter, dass es dann vielleicht interessant werden könnte. Aber Bayern München traue ich selbst beim Spielstand von 2-0 zu in der 80. Minute, dass die so ein Spiel noch drehen können. Das hat ja nichts mit der Aussage deinerseits zu tun. Ja, deswegen sage ich bin zufrieden, wenn meine Mannschaft sich da nicht so verkauft wie zum Beispiel Hamburg, zum Beispiel oder Gladbach. Dortmund. Ja, wollte es gerade sagen, ja. Ich habe absichtlich, das wollte ich zuerst sagen, aber da habe ich gedacht, nee. Nein, es ist ja richtig. Es ist ja, ich stelle doch auch nicht deine Aussage in Abrede, dass die nicht korrekt ist. die Korrektheit der Aussage stellt ja nicht in Abrede. Ich mag es nur nicht, weil viele halt, und diese Saison ist das ganz extrem aufgefallen, viele halt mit dieser Aussage reinkommen, ja, ich fahre ja nach München, um da nicht unterzugehen. Und das machen sogar Offizielle des Vereins. Das geht nicht. Spielen aber, genau, als Fan kann ich das noch akzeptieren, aber als Spieler, als Verein, als Trainer fahre ich nicht nach München, um nicht hoch zu verlieren. Genau, das wollte ich damit sagen. Ich wollte dich persönlich oder deine Aussage da überhaupt nicht kritisieren oder als falsch darstellen. Im Gegenteil, natürlich hast du recht. Das geht für mich nicht. Da bin ich sofort bei dir. Wenn da Mannschaften hinfahren, ja, die sagen, ja, München kann man eigentlich, das ist mir scheißegal. Wenn ich nach München fahre, ist das wie, wenn ich nach Köln fahre. Da möchte ich nicht verlieren und tue alles dafür, genau, dass es nicht dazu kommt und stelle mich nicht hinten rein. Weil mein Job ist, als Spieler, als Verantwortlicher und so weiter, dass ich da meinen Job so mache, dass ich gewinne. Weil es bei diesem Job nur mal halt um Gewinnen und Verlieren geht und nicht darum, dass man mit dem LKW irgendwo ankommt, dass man mit Kindergartenkindern was Schönes zusammen kocht oder dass die Kartoffeln richtig präsentiert sind. Und in der Hinrunde haben wir es gesehen. 94. Minute, Elfmeter, Akolo verschießt. So, ja, dann wäre es 1-1 ausgegangen. Ja. Das hätte niemand gedacht. Das hätte niemand gedacht. Also das sehe ich genauso. Als Spieler, als Verein, als Trainer, als eben Vereinszugehöriger musst du da, du kannst von mir aus sagen, es wird schwer oder sowas. Das hat auch Koko zum Beispiel gemacht. Er hat gesagt, wir fahren nach München. Das ist das schwerste Auswärtsspiel, was du in einer Saison haben kannst. Aber wir werden halt versuchen, uns da so teuer wie möglich zu verkaufen und werden versuchen, da irgendwas zu holen. Dann gucken wir, für was das reicht. So, das war seine, so in der Art war seine Aussage. Und das finde ich ist genau die richtige Herangehensweise. So. Es gab halt in dieser Saison unglaublich viele Aussagen, auch von offizieller Seite, von Vereinen und so weiter und von Spielern, die nämlich sagen, ja, müssen wir gucken, dass wir da nicht untergehen und so weiter. Das liegt aber daran, weil die Schüsse haben. Ich kann ja auch morgens den Laden erst um 7:55 aufmachen und sagen, ja, ich muss noch gucken, ob ich die Mikrowelle noch anschließen kann. Das liegt aber daran, weil die Schüsse haben, dass dann irgendwie das Interview 2 Tage später eingespielt wird, wie sie gesagt haben, wir fahren nach München, um da zu gewinnen und dann haben wir 5-0 verloren. Dann ist mir das doch scheißegal. Mir ist es auch scheißegal. Aber du weißt, wie die Medien funktionieren, genau das wäre das Ding. Da wäre bei Von Torra wäre das hier, schauen Sie sich mal an, der Resch gesagt, er fährt nach München, um zu gewinnen. Und jetzt verliert er da 6-0, sage ich jetzt mal so. So, da denke ich mir so, ja, das ist doch ganz normal, dass er da hinfährt und sagt, er möchte gewinnen. Das ist sein Verein. Der hat den Verein so aufgestellt, dass die maximalen Erfolg damit erreichen können. Egal welche Mannschaft du bist, du gehst doch nicht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand hingeht und sagt, wir wollen nicht absteigen. Also, das habe ich schon gehört. Falsche Aussage. Ich würde es so nie sagen. Ich würde nie sagen, ich möchte nicht absteigen. Ich würde immer sagen, ich möchte so schnell wie möglich 40 Punkte erreichen. Weil ich damit alles weitere offen lasse. Aber ich gehe doch nicht, also so wäre ich würde nicht zu meiner Mannschaft sagen, oder in einem Interview, ich möchte nicht absteigen. Nicht absteigen, kann auch heißen, ich hole 23 Punkte. Aber trotzdem ist es auch keine zufriedenstellende Saison. Also, für mich ist das schon wichtig, dass man zumindestens nach außen hin verkörpert, dass man diesen Sport betreibt, um jedes Spiel zu gewinnen. Ob das dann möglich ist, ist eine andere Frage. Aber ja, gut, ich würde sagen, jetzt reicht's. Wir gehen nach Hause. Ich muss auch aufs Klo. Wird hier nicht gedietert mehr? Woche? Oh ja, Mensch! Ganz andere Sendung hier. Das stimmt ja. Ja, Dieter der Woche gab es. Das ist mir völlig durchgegangen. Sorry, Chris, dabei hast du einen weiteren Erfolg eingefahren. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Ich glaube, dass mein Christian Titz tatsächlich hier noch eine Rolle hätte mitspielen können, hätte er das Spiel in Frankfurt nicht verloren mit seinem Team. Es war zwischendurch so eng. Wirklich. Es war lange eng, aber am Ende dann sehr eindeutig, muss man auch sagen. Ja, absolut. Hinten raus, hat das gerockt. Ja, und das lag daran, dass dieses Tor nicht gegeben wurde von Ito, das wir gar nicht diskutiert haben. Sei es drum. 42%, Jürgen Klopp gewinnt das Ding unter Vorbehalt. Das ist der zweite Sieg in Folge, glaube ich, vom Chris, oder? Nee, letztes Mal hat Pocho gewonnen. Nee, letztes Mal hat Pocho alles deklassiert. Ja, 42% für Jürgen L. Kloppinski, der da zu Recht diesen Titel jetzt auch mal bekommt, Dieter der Woche. Hat er wirklich tolle Arbeit. Er sieht auch gut aus mit dem Dieter, muss man sagen. Also, das ist ein schönes Bild geworden, oder? Und super. Ich wähle ja fast, manchmal stehe ich davor, wirklich Leute zu wählen, wo ich denke, ah, die würden gut mit dem Dieter aussehen. Ja, aber. Er hat sich's verdient. Mein Pick, Christian Titz, leider nur mit 31% abgeschnitten, ist dann doch relativ überschaubar, der Erfolg. Und Jonas Hector, ich bin so froh, dass die Fans eigentlich die Meinung von Chris und mir bestätigen und geben denen nur 27%. Ist immer noch zu viel für eine Aktion. Ja, ein Spieler, der einfach nichts auf die Reihe gebracht hat, in der kompletten Rückrunde mit dafür gesorgt hat, dass sein Verein absteigt, danach zu würdigen, dass er so fein ist und noch den Dreck wieder auslöffelt, den er mitverbrockt hat, das ist ja fast schon, also sei es drum. Das bedeutet, dass heute wieder mal der Pocho anfangen darf. Er darf den ersten Dieter nominieren. Na, Pocho, also, den haben wir denn ich, da? ich habe da jemanden, der natürlich mit Fußball zu tun hat, aber nicht direkt ein Spieler ist und der sicher mit dem Dieter auch sehr gut aussehen würde. Und zwar hat diese Woche in der auch wieder mal in der Sendung vom Zeigler Ditsche das wieder gespiegelt, was ich denke zum Videobeweis. Wer sich das nochmal angucken will, kann das da gerne tun oder mich anschreiben. Ich schicke ihm gerne den Link. Darum nominiere ich Ditsche zum Dieter der Woche. Schön. Ich muss kurz erklären, warum. Ja, weil Ditsche da eine unglaublich tolle Aussage gemacht hat über den Videobeweis und so weiter und eben über das, was wir nicht diskutiert haben, Tor von Ito und so weiter. Und genau in dieser Art und Weise, wie es da gesagt wird, das kann ich so unterstützen und dass das endlich dann auch mal so auf eine humoreske Art und Weise dargestellt wird, die nicht nur wir darstellen mit einer Rolle, die wir dann darstellen, sondern auch hier eine Rolle, die es darstellt, aber in exakt die Aussage trifft, die jedem Fußballfan aus dem Herz sprechen sollte. Gut, dann bin ich jetzt dran. Und ich muss es jetzt machen, weil ich gehe davon aus, dass ich diese Saison keine Chance mehr oder ja sehr sicher diese Saison keine Chance mehr haben werde, ihn zu nominieren. Es ist Zeit, Abbitte zu leisten. Ich habe hier oft Taifun Korkut gesehen. Habe ich oft gemacht. Und zu Recht. Und eigentlich habe ich nicht, nee, das stimmt nicht. Eigentlich habe ich nicht Korkut kritisiert, sondern die Führung des VfB Stuttgarts. Aber an dieser Stelle ist es halt einfach Taifun Korkut zu würdigen für das, was er mit dem VfB Stuttgart geleistet hat. Nämlich eine Mannschaft, die ganz klar als Abstiegskandidat gehandelt wurde, als er verpflichtet wurde, wirklich so weit zu bringen, dass sie am letzten Spieltag noch um den Einzug in die Euroleague mitmacht. Man muss dazu sagen, es liegt vielleicht auch daran, dass die anderen wirklich richtig scheiße spielen und dass diese Liga, wie der Chris oft sagt, wirklich kaum genießbar ist. Nur dann ist sowas möglich, aber ja, Rückrundentabelle Platz 2 spricht eine klare Sprache und spricht für Taifun Korkut. Er hat großartige Arbeit geleistet. Ich freue mich auf die nächsten, naja, ich denke mal 6-7 Monate wird er noch da sein, dann wird er wieder entlassen, aber darauf freue ich mich wirklich und aus meiner Sicht ist es Zeit, Taifun Korkut den Titel Dieter der Woche zu überreichen. Das würde ich dann auch persönlich machen. Mit der Krone und dem Pokal würde ich da hinfahren zum VfB und würde dem Taifun das dann persönlich überreichen. Chris, it's your turn, wie wir so sagen. Danke erstmal für den erneuten Sieg beim Dieter der Woche. Ja? Er weiß nämlich noch nicht, wen er nimmt. Ich habe es vorhin schon gesagt, es war kein Spaß. Nachdem ich einfach das letzte Wochenende so viel geguckt habe und auch so viele Eindrücke und sportlich wie zwischenmenschlich auf diesem Produkt eingeprasselt sind bei mir, kann ich einfach nur die nächsthöhere Instanz nehmen, die nach dem Fußball in all unserem Leben sich befindet. Wäre am Mittag. Was kommt nach Jürgen Klopp? Die Menschheit. Wie soll ich da ein Bild finden? Die Menschheit ist dein Dieter der mein Woche. Mein Dieter der Woche geht an die Menschlichkeit. An die Menschlichkeit, ja? Ja. Das ist ja. Also, wie soll ich denn die Menschlichkeit abbilden? Das wirst du schon schaffen. Na gut. Also, gewotet werden darf. Aufpassen, Freitag, 11. Mai, 15.30 Uhr. Ihr habt diesmal nur, also ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche Dienstag wieder aufnehmen, oder? Bis jetzt sieht das bei mir gut aus. Ja. Ja, also ich hoffe, dass ich diesmal nicht im Stau stehe. Es war nämlich meine Schuld, dass es sich verschoben hat, aber sei es drum. Also ihr habt Zeit bis Dienstag 15.30 Uhr abzustimmen. Von Freitag 15.30 Uhr bis Dienstag 15.30 Uhr. Ditsche, Taifun Korkut oder die Menschheit. Das ist Menschlichkeit. Die Menschlichkeit. Mensch, dann bin ich wieder schuld, wenn er nicht Dieter der Woche wird mit seinem Pick hier. So, also los geht's, wie gesagt, ab Freitag 15.30 Uhr auf @DieterCast. Das ist ein Twitter-Handle, ihr Idioten. Ja, ich habe nämlich eine E-Mail bekommen mit @DieterCast und dann stehen da mein Pick ist, was weiß ich, was das war, Christian Titz. Dieter, jemand hat mir eine E-Mail über das Kontaktformular dietercast.de geschickt mit seinem Pick für Dieter der Woche. Wir finden nur auf Twitter statt. So, @DieterCast. Bitte selbst da nicht mal richtig. Nicht mehr da, genau. Bitte ansteuern und dann da ab morgen 15.30 Uhr tippen. So, jetzt gucke ich, weil ich es vergessen habe. Ich muss ganz kurz gucken, ob es Fragen gab für Frag Dieter, aber bis Freitag gab es keine. Aber jetzt stell dir mal vor, es kommt noch eine, der ist dann tierisch beleidigt. Ihr schickt ja eh keine Fragen bei Frag Dieter. Das ist ja, bin ich auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich bin ich nicht traurig. Siehste, hier haben wir's. Ich guck einmal nicht, zack, ist deine Frage. Hier, Frage an Christian Gentner. Deine Meinung zu Rickys Kritik an der aktuellen Situation beim VfB. So, hier kommt meine Antwort darauf. Ja, ich kritisiere nicht ein, oder anders, ich habe nichts gegen Taifun Korkut. Ich habe auch eigentlich nichts gegen Christian Gentner, aber. Du bist doch aber Christian Gentner. Ich stelle. Wie kannst denn du jetzt von was gegen nichts gegen Christian Gentner haben? Da muss ich ja was gegen mich Christian sagen. Gentner bist. Du okay, musst dann, ja was sagen, du hast nichts gegen Enrico. Ich hätte jetzt die Frage so beantwortet, wie ich glaube, dass der Marv hier die Frage hätte beantwortet haben möchte tun. Nee, er möchte sie so beantwortet haben, wie wir dieses Konzept uns ausgearbeitet okay. haben in nächtelanger Arbeit. Frage dass, an Christian Gentner. Frage an Christian Gentner, deine Meinung zu Rickys Kritik an der aktuellen Situation beim VfB? Ja gut, mir ist es eigentlich ehrlich gesagt scheißegal, was irgendwelche Podcaster über die aktuelle Situation beim VfB so sagen. Wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich da am Platz 8, dann sehe ich da die Möglichkeit, in die Euroleague einzuziehen und dann sehe ich da über 20 Punkte Rückstand, Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Ich würde mal sagen, wir haben ganz schön delivered und der Hurensohn soll mal schön seine Fresse halten. So würde ich das als Christian Gentner beantworten. Aber ihr seid echt Achter? Ja, klar. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Das sind die Homeboys der Homeboys da hinten drin, ja. Du. So. Ihr seid die Homeboys, mehr aber auch nicht. Also, wenn ihr auch mal eine Frage beantwortet haben möchtet, Hashtag frag Dieter. So, jetzt haben wir es aber. Kurzer Hinweis noch, Pocho hat, was hat er, einen Twitch-Kanal? Pocho, hau doch mal raus, das Ding. Ja, genau. Also das Schlimme ist, dass ich gerade mal nachgeguckt habe. Du sollst doch einfach nur sagen, wie der Twitch-Account heißt. Twitch.tv Pocho 1981. Ihr beide könntet da auch mal reinfolgen. Das würde mir sehr helfen. Danke. Mit was soll ich denn da reinfolgen, Pocho? In deinem Twitch-Account. Ich habe keinen. Habe ich doch gar nicht. Ja, beide einen. Ihr seid beide. Ich habe meinen gelöscht. Freunde. Ja, aber Simple Play Chris oder wie er heißt. Ach so. Ja, den gibt es zum Beispiel. Also folgt dem Pocho jetzt. Ja, ich lösche doch immer alles, wenn ich was nicht mehr mache. Weißt du doch ganz genau. Ja. So, da wurde alles gelöscht bei mir. Ich habe aber auch noch was. Ja, bitte? So eine Verspannung am Rücken. Oh. Tja, das hilft. Ich folge dir doch, Potschi, du dummes Schwein. Ja, befreundet mit mir, aber du folgst mir nicht. Du folgst ihm einfach nicht. Sebastian Rode. Wie folge ich dir? Ich habe dir ein Herzchen gedrückt. Jetzt halt mal kurz bitte ganz galant die Fresse. Ach, ich muss so pullern. Ja, lass kann ich laufen? Jetzt nicht mehr aufs Klo? Ich muss aber warte mal, Pocho bin ich jetzt hier. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.